Früher fand ich's gut. Also früher hattest du immer noch die Kerze angezündet, weißt du? Ja, stimmt. Und das jetzt zu Weihnachten, ne? Ja. Das muss ja, wo ist die? Ich meine, die da oben steht. Ach, die steht da oben. Die wird ja die nächsten 100 Jahre noch. Also wenn mal die Zombie-Apokalypse kommt, die dann Kerze, weiß ich, dass wir ihr Licht haben. Die hält lange, ja. Die hat aber auch viel Geld gekostet. Du weißt, so eine hatte ich auch mal. Aus Sonthofen habe ich die. Da gibt es nämlich so eine Kerzenmanufaktur, die nur solche machen. Ja. Kostete damals schon 120 D-Mark. Und das war so, das ist keine so gute Idee. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich meine, so eine hatte ich auch mal. Die haben wir den ganzen Sommer brennen lassen. Die brennt tatsächlich nicht richtig ab. Weil am Ende bist du nämlich am Rausschneiden dieses Wachses. Ja, das ist klar. Deswegen, nein, da hat Heike ja auch fachmännisch eine Dingens untergebaut hier. Eine was? Ich habe keinen Ort, wo ich dich hinstellen kann. Ja, einfach auf dem Boden und Licht an. Ja, aber wo? Wer soll das schon sehen? Ach so, vielleicht. Wir sehen das. Dann zeig nochmal die Kerze. Damit ich will das auch vernünftig sehen. Jörg, zeig mal deine Kerze. Ja, Moment. Ich stelle die jetzt hier vor deine Füße. Ich mache jetzt mal ein Foto davon. Warte. Ich finde das auch eine totschicke Kerze. Ja. Wir haben auch meiner Schwiegermutter so ein Ding geschenkt. Das Problem ist. Wolltest du jetzt vorher noch anzünden? Ja, sie hatte das am Fenster stehen. Ach so. Die Sonne schien immer drauf und irgendwann hatte die einen Knick. Echt? Ich frage mich gerade, worum ist denn in der Kerze ein Teelicht? Damit die eben nicht damit man es nicht rausschneiden muss. Das ist Heikes. Halt mich da raus. Aber dann brennt doch die Kerze nicht ab. Oder doch, wie? Nach und nach brennt die auch ein bisschen ab. Also die ist das Teelicht ist unten offen, oder was? Nein, Heike möchte die eigentlich gar nicht, dass die abbrennt. Oh Gott, so eine habe ich auch bekommen. So, habe ich noch ein Teelicht? Das wird nachher nicht reichen. Warte mal, ich mache mal jetzt hier kurz ein Foto. Ach, Licht wollten wir auch noch. Ja, aber jetzt müssen wir auf Sendung gehen hier, ne? Ja, ich twitter dann trotzdem mal. Ja. Ich der muss erstmal alles anschalten. Ah, der alte Rum. Guck mal, jetzt sind wir nämlich erstmal, MixLR ist jetzt schon online. Jetzt muss ich nochmal rüber wieder zu... Riecht auch ein bisschen streng. 1000 Mikes. Webtelefon starten. Zack. So, ich twitter das mal. Also wen das jetzt... Das Schöne bei Twitter ist ja, dass man die Bilder auch noch bearbeiten kann. Ich glaube, wir sind jetzt auch nicht übersteuert, hoffe ich. Wenn, muss einer Bescheid sagen. Die Lautstärke müsste ganz gut passen. Ich glaube, wir sind jetzt überall online. Ja. Und wir sagen es mal von Anfang an. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir online sind. Ja, wie immer. Die Leitung hält jetzt seit 7. Naja, nee, sonst haben wir die Technikprobleme echt schon lange nicht gehabt. Da habe ich mich gefreut. Ach. Und jetzt fliegt die ganze Telekom-Scheißleitung hier weg und die schaffen das. Nee, ernsthaft. Da sagt er mir in der Hotline, ja, ihre Leitung ist komisch. Ich sage, ja, das finde ich auch. Ja, das muss mal durchgemessen werden. Dann wartest du 3 Tage, das ist nämlich laut ihren AGBs ihre Zeit, die sie dafür brauchen. Dann ruft dich jemand an und sagt, ich messe das jetzt mal durch. Ich sage, ja, dann machen Sie mal. Und dann sagt er die Leitung. Und dann sagt die mir ernsthaft, ihre Leitung ist komisch. Ich sage, ach, das weiß ich seit 3 Tagen. Was heißt denn, ihre Leitung ist komisch? Ja, weiß ich bis heute auch nicht. Ja, also mir fliegt die immer weg. Ich habe wirklich stundenlange Aussetzer hier. Dann versucht er alle 2 Minuten zu synchronisieren und schafft das nicht. Da wird wohl dein Nachbar irgendwo was gegraben haben und zufälligerweise das DSL-Kabel. Kann auch ausnahmsweise gar nicht sein, das kommt von meinen Eltern drüben. Ich weiß, wo die Kabel ganz genau langlaufen. Das alles, ich habe hier und die noch haben mehr, nicht gegraben. Alles gecheckt. Ich der Marder. Nee, Mama und Papa. Papa hängt gerne mal was an Kabel und verbindet auch gerne irgendwelche Leitungen miteinander, auch gerne Plus mit Plus. Hat er hier im Carport letztens auch wieder gemacht. Aber da war keiner bei und dann dauert es jetzt halt nochmal. Und so morgen zwischen 8 und 12 kommt der Techniker. Vielleicht ist es der Marder gewesen. Also falls wir ausfallen. Die Rache des Marders. Ja. Liebe Live-Hörer, falls wir ausfallen. Ich habe hier tatsächlich an so 3 Meter Kabel noch eine Extra-Card hängen, die scheinbar Verbindung hat. Dann kann es also 1-2 Minuten dauern und wir kommen wieder. Und ansonsten kommen wir gar nicht wieder, dann machen wir nämlich offline weiter. Also zu viel Technikgeschiss wollen wir da jetzt auch nicht von machen. Das sieht super professionell aus. Ja. Stellt euch einfach so eine Telefonleitung in Beirut vor. Kann ich auch gleich zu Beginn mit einem Rand. Ich habe mir gestern dann bei 1&1 tatsächlich noch eine D2 Flatrate zusammengeklickt. Und da kann man dann auch auswählen, wann die geliefert wird. Freitag vor 8 Uhr. Natürlich war um 5:08 immer noch niemand hier, rufe ich da an. Nö, die ist hier noch nicht rausgegangen. Ich sage, dann können Sie den Scheiß behalten, möchte ich stornieren. Ja, machen Sie. Und was ist um 16 Uhr? Kommt doch der Arsch und liefert dir. Ich sage, ne, können Sie wieder mitnehmen. Ich sage, das habe ich storniert. Die haben die jetzt mit Sicherheit totgeschaltet. Kann ich nichts mehr mit anfangen. Ja, aber wieso? Ich sagte, ich liefere doch ganz normal. Ich sag, ja, ich habe vor 8 Uhr angeklickt. Unsere Fahrzeuge fahren erst um 10 vom Hof, das geht doch gar nicht. Also schön. 1 und 1, ne, ist der letzte. Und sehr wenn du das schön, dann twitterst, dann kommt noch dieser 1 und 1 Bot. Oh, sie haben Probleme, wie kann ich ihnen denn helfen? Oh ja. Ja, ich hätte gerne vor 3 Stunden dieses Ding geliefert bekommen. Oh, da brauche ich jetzt mal ein DM mit ihren persönlichen Daten. Das sind Ausnahmefälle, ne? Nein, das sind Bots, die sind doof. Wie 1 und 1 insgesamt. Ja, damit begrüßen wir unsere Hörer heute. Ihr merkt schon wieder beim... Wir wollen gleich richtige Stimmung reinbringen. Philosophischen Duett. Ja, in der Badewanne heute. Und der Chat ist wieder... Ach komm, wir begrüßen mal den Chat. Wir haben Alf16, den Griso da, Halfor, den Herrn Maurer, die sitzen bestimmt zusammen. Hummeleule, Interceptor, logischerweise darfst du dann deine Shownotes nicht selber schreiben, das ist gut. Lightning Angel, den Lönneberger, Mikat, Miau, wie auch immer, den Südmeister und den Traveling Jack. Oh, das ist ja heute überschaubar, Mensch. Und heute ist unsere Jahresabschlussfolge. Wir haben auch schon gesagt, wir sind ja kurz vor Weihnachten, die wollen freitags alle Geschenke kaufen, ist schon okay. Es ist, wir haben sogar richtig romantisch jetzt hier mit dieser Kerze, die seht ihr übrigens auf Twitter. Ich sehe sie nicht, aber es macht nichts. Auf Twitter. Ich kenne sie, vorsichtig. Ich rieche sie, ach so. Oh, das ist nur ein Stromkabel, das ist nicht so schlimm. Hauptsache wir haben Internet. So, von der letzten Folge, können wir kurz zusammenfassen, haben wir eine Postkarte von Datenhamster und Ishtar bekommen aus Utah. Aus Utah. Im wirklich großen grünen Nix auf Google Earth. Aber ich fand schon geil zu lesen, W109 Grad. Das ist schon echt absurd, wenn du das so gar nicht kennst. Was machen die eigentlich in Utah? Das sind doch Amerika-Fans. Aber was machen die in Utah? Ich weiß nicht. Die sind ganz viele in Amerika unterwegs, das weiß ich. Was ich zum einen sehe, ich habe mal geguckt, das war eine große grüne Fläche. Also das sah aus, als wenn man da Urlaub machen könnte, wenn man Natur mag. Mhm. Was? Unser Chatprogramm akzeptiert keine Sonderzeichen. Ja, IRC, weißt du, das ist jetzt, glaube ich, 30 Jahre alt. IRC, da muss man mit leben. Ja, dann kam ja nochmal ein Kommentar zum Cashplaner. Man soll ja nicht das Haar in der Suppe sehen. Suchen. Das finde ich beeindruckend. Ey, wir reden heute alle von Datenschutz und ich finde es auch ein wichtiges Thema und da wird dann von Haar in der Suppe geredet. Das fand ich schon ziemlich derbe. Es geht also auch gar nicht darum, den grundsätzlich zu verurteilen, sondern einfach die Möglichkeit aufzuzeigen, was möglich ist. Ich gucke die ganze Zeit auf mein iPad. Ich kann es ja da auch da lesen. Das stimmt. Ich bin so doof. Ich fand es erstaunlich, wie viele Leute sich dazu geäußert haben. Also wie viele da irgendwelche Erklärungen ablassen wollten und so weiter. Ich meine, es ist jetzt unsere Meinung und die Meinung... Es ist ja noch nicht mal die Meinung, dass ich sage, das ist ein ganz, ganz schlimmes Tool, sondern... Es gibt diese Möglichkeit der Überwachung durch die Statistik und es wird jemand sich finden, der das macht, da wette ich drauf. Das weiß ich nicht, aber ich wette drauf. Und das ist der Teil, der mich stört. Ja, aber Groundspeak überwacht euch sowieso. Nee, Groundspeak überwacht mich in Scheiß. Ich kann nämlich loggen, mit welchem Datum ich will. Das ist Groundspeak völlig egal. So wie ich weiß, Hohecker hat selbst mal auch erzählt, dass er irgendwie nur einmal im Monat loggt, weil er einfach nicht will, dass die Leute sehen, wann er in etwa wo ist. So, und das werden viele so machen. Und schon kommst du dran vorbei. Aber dieses Tool ermöglicht dem ohne einfach alles zu überwachen. Und das stört mich. Also wer es nutzen will, möchte es nutzen. Und wir haben ja eigentlich nur aufgezählt, wenn du dieses Tool dann auf der anderen Seite, also nicht als Owner, sondern als Sucher, Benutzer, Nutzer, also als Cacher, damit in Berührung kommst, dass es da Möglichkeiten gibt, dass der Owner das nutzt. Genau. Und es wird... Ja, das ist so klar. Also der Programmierer hat sich ja auch nochmal gemeldet per E-Mail. Er hätte uns auch angeboten, sich mit uns drüber zu unterhalten. Ich habe dann dankend abgelehnt, nicht weil ich ihn nicht mag oder was gegen ihn habe oder so. Das macht einfach keinen Sinn. Wir haben einfach eine unterschiedliche Sicht auf diese Dinge. Und ob wir da jetzt drüber reden oder nicht, da wird sich nichts dran ändern, weder bei ihm noch bei mir. Ja, das meine ich ja gerade. Das hat mich so ein bisschen verstört. Also natürlich kann man sich dazu melden, aber ich meine, das ist jetzt nicht so wichtig. Wahrscheinlich... Waren wir der einzige Podcast, der so ein bisschen in diese Kerbe, Überwachung gehauen hat und dann fällst du ein bisschen aus deinem Luftschloss. Wir zerreden dir das Tool ja noch nicht, sondern nur haben nur darauf hingewiesen, was da möglich ist und ich möchte es eigentlich so nicht haben. Nee, ich auch nicht, mit der Überwachungsmöglichkeit nicht. Übrigens am Rande, Mikat ist Mika, AT meint er damit, Ed. Bin auch nicht drüber gefallen. Oh Gott, das ist ja. Swapnik sagt auch gerade, 1 und 1 sind sie seit Jahren zufrieden. Ja, war ich auch. Ich hatte auch 2 Jahre lang eine Flat bei denen. Und solange das alles läuft, ist das auch gut. Nur wenn irgendwas nicht funktioniert, dann passiert genau das, was passieren muss. Das sind reine Reseller. Die haben null Plan, null Ahnung, null Technik. Solange alles geht, ist alles gut. Das stimmt doch nicht. Die haben doch diesen Kundenservice-Typen da. Du meinst den Twitter-Bot, jedes Mal... Der Typ da im Fernsehen. Ach, wie ist er nochmal? Ja, ich weiß, wie du warst. Oh, da ist schon wieder einer, Tom Free, der ist bei Mixel, ja? Ja. Jungs, Chat immer IRC. Ich weiß gar nicht, das ist, wieso da immer wieder welche drauf reinfallen. Wenn du Mixel eher darüber hörst, dann kannst du auch gleich in den Chat gehen. Ah, ich muss mal gucken, ob ich den Chat da abschalten kann. Das ist aber ist egal. Also, ist für heute nicht so wichtig. IRC, und das findet ihr auf unserer Website podcastkeller.de. Ja. Ich bin ja seit Jahren bei der Telekom und ich hatte jetzt tatsächlich, ich weiß gar nicht, Mittwoch, Donnerstag, na, vielleicht war es auch Dienstag. Ja. Ein Komplettausfall. Das ist so schön. Telekom? Also, Telekom, ja. Hast du einen Router von der Telekom? Nee, ich hatte tatsächlich eine Fritzbox, aber es waren wahrscheinlich tatsächlich an diesem Tag noch mehrere Störungen. Kannst du dir auf der Störungskarte so anschauen. Also es scheint was Größeres zu sein. Bist du da, also wenn du, das machst du natürlich dann über dein Handy, bis du erstmal darauf kommst. Weiß ich. Dann fummelst du erstmal in deinem Router um. Und was das Schöne an der Fritzbox ist, dass die, es gibt ja jetzt diese Enden, ne? Also hier wie .de gibt es ja auch jetzt .box. Ja. Bei manchen Browsern wird dann deine Fritzbox, wenn du Fritz.box eingibst, kannst du nicht mehr ansteuern. Dann kommt der irgendwie, das ist eine normale Webadresse. Ja, klar. Oh, dann suchst du deine IP-Adresse raus, die du nicht unbedingt so erreichen kannst, weil du ja nicht raufkommst. Ja, ich weiß. Ein Drama. Naja. Also glaub mir, ich war drüben sogar mal ein paar Mal im Keller, weil von da aus das Kabel kommt, ob da irgendwas ist. Aber es ist alles hier, ist technisch alles okay. Also das muss morgen der Techniker sich angucken. Da ist irgendwas. Ja, genau. Sehr Marcel Davis. Genau, Marcel Davis, der macht alles. Ja, das ist Leiter Kundenzufriedenheit. Der ist doch auch immer bei dem, wie heißt der, dieser Comiczeichner, da ist der doch auch immer, der wird doch da, der verarscht 1&1 auch immer wieder mit Ralf Rute. Ja, genau. Der hakt da auch immer geil drauf rum. Kann ich übrigens auch nur empfehlen, den Ralf Rute, der ist einfach immer geil. So, lass mal den einmal unseren Abend. Wir sind immer noch bei unserer letzten Folge. Ja, Cashplaner müsste jeder für sich selbst entscheiden. Und wie gesagt, nochmal, es geht gar nicht gegen den, sondern es geht einfach darum, auch mal aufzuzeigen, dass es da vielleicht auch mal eine dunkle Seite geben könnte. Und das hat auch nichts damit zu tun, alles schlecht reden zu wollen, sondern es hat eher was damit zu tun, mal verschiedene Sichten zu zeigen. Natürlich wird da immer gleich von, ihr seid gegen alles gemacht. Naja. Sind wir nicht, aber wir haben die Erfahrung seit Jahren und kennen halt so den einen oder anderen Owner, wie man auch in diesem Podcast, wenn man mal ein bisschen weiter zurückhört, feststellt und wissen dann halt, wenn das möglich ist, wird das auch genutzt werden. Es richtet sich also, wie gesagt, nicht gegen den Programmierer. Wer es als Owner einsetzen möchte, soll es tun. Aber als Sucher, ich nenne es jetzt einfach als Sucher, sollte man etwas gewarnt sein. Außerdem sind wir ja die Cash-Götter und wir wissen das, Punkt. Ich habe mich vorhin gefragt, heißt das wirklich Bitumen? Bitumen ist da was anderes. Nee, das heißt, Bitumen ist das, was Bituma, oder? Ach, was weiß ich, die mit den, Angeln. Weil Bitumen ist das, was man auf dem Dach macht. So, was haben wir noch? Ja, GC6TETZ. GC6TETZ. Habe ich, glaube ich, 5 E-Mails bekommen, die mich alle darauf hingewiesen haben. Ich hatte es selbst aber auch schon gesehen. Ruhrpott Going Ape. Ja, kann man sich jetzt überlegen, ob sich das noch lohnt, da hinzugehen. Ich weiß gar nicht, wie war da jetzt die Entscheidung? Ist da schon was gefallen? Nein, Entscheidung natürlich nicht. Groundspeak macht alles, aber nicht schnelle Entscheidung. Ja, man also kann jetzt hingehen und die verabschieden, die dann stolz nach Brasilien fahren, um sich ein virtuelles Icon zu holen. Ich hab mir das mal überlegt. Die werden natürlich dann mit anderen, dann werden sie hier, ich war in Brasilien cashen oder so. So werden sie es dann darstellen. Ja, natürlich. Das geht um die Reise. Deswegen fährt man auch 7 Tage dahin, weil das ist, da kann man so ein Land kennenlernen. Ja. Ist ja klein, Brasilien, mein Gott. Das waren sie mal so groß wie Deutschland oder so, aber da reichen 7 Tage. Vor allen Dingen, und dieses virtuelle Ding nimmt man einfach aus Versehen mit. Im Prinzip will man den Cash gar nicht machen, aber der liegt halt, ich glaube, da fährt man 16 Stunden mit dem Bus hin. Das liegt halt sozusagen auf dem Weg. Ja. Wie willst du das verhindern? Und außerdem musst du dieses T-Shirt mit dem großen Pimmel, wo draufsteht, ich habe dieses Icon, das muss ich auch auftragen können dann. Das muss man auch tragen können, richtig. Da werden ja auch schon, da locken ja Leute mit, die gar nicht da waren, aber egal. Ja, das ist doch nicht so, mein Gott, Hauptsache das T-Shirt darfst du tragen. Ich finde das immer noch so absurd. Wir haben ein Paket bekommen von Lilith. Ich habe echt Glück gehabt, dass ich rechtzeitig gefragt habe. Guck mal, das ist nämlich nichts zum Essen. Das ist eine Badekugel. Das hast du festgestellt, nachdem du reingebissen hast. Ich wollte schon dran lecken. Nee, zerdrückelt es nicht so. Also, nein, ich habe tatsächlich ein Viertel rausgebrochen heute und habe da drin gebadet. Nachdem ich heute mit dem Roller zum Cashen war, war es echt dringend nötig zu baden. Und da habe ich das mal ausprobiert. Riecht ganz witzig. Also, sprudelt schön? Ja, und riecht auch gut. Man hat nur die Krümel nachher im Hintern, weil das nicht so ganz auflöst. Also, ja. Aber ist. Du sollst die Badekugel auch ins Wasser werfen. Und das mitnehmen und ausprobieren? Oder? Du sollst die Badekugel ins Wasser legen und dir nicht hin. Und dann nicht reinsetzen. Willst du mitnehmen oder soll ich das hier aufnehmen? Ja, mach du mal hier. Da. Nicht, dass du deiner Frau das vorhin hältst. Weißt du, ich bin sauer. Ich erinnere mich an meine. Kennst du diese Seifen, die so aus anderen Seifenstücken zusammengesetzt ist, die so aussehen wie Seife in Aspik. Also, nee, habe ich noch nicht. Also das ist so wie klares Aspik und da sind so kleine Seifenteile drin. Und so ein Teil habe ich als kleines Kind mal in die Hände bekommen und wusste nicht, was das ist und habe da reingebissen. Lecker. Die Seife in Aspik, nein, die Seife sieht aus wie ein Aspik Traveling Jack. Und seitdem beiß ich in nichts mehr rein. Also die Badekugel, die wir bekommen haben, die ist so weiß-lila. Und die war kreisrund, bevor ich sie jetzt aufgebrochen habe. Wo du drauf saßt. Ich wollte sie nicht komplett ins... Ich habe gedacht, wer weiß, was da passiert, wenn ich die komplett reinschmeiße. Sie hat nämlich so ein Kurzvideo irgendwo auf Twitter davon gehabt. Ja. Und da sprudelte ganz schön. Ich gedacht, wenn ich jetzt komplett reinschmeiße, dann sprudelt er ja über oder was. Hier, Svepnik sagt, kannst du auf dem Weihnachtsmann kaufen. Der kennt dich auch. Ist auf jeden Fall ganz geil. Also ich habe da drin jetzt gebadet, korrekterweise. Mir fällt jetzt die Story wieder ein, als ich mal in Belgien Eis essen war. Da war ich in Belgien, schönes Eiscafé. Schön, ja, was weiß ich, Vanilleeis mit Erdbeeren. Obendrauf eine haselnussbraune Robbe. Von was gehst du jetzt davon aus? Dass die natürlich aus Schokolade besteht, ja, oder? Ja, also wollte ich sie nicht zerteilen, sondern habe sie so herzhaft auf diesen Löffel und mir dann in den Mund geschoben und festgestellt, die war aus Plastik. Oh. Hier ist übrigens die Karte, dass du sie wenigstens mal gesehen hast. Die hatte ich dir noch nicht gescannt. Die Weihnachtskarte von Ingolf und Monique. Monique. Und das war auch noch drin. Die können wir uns gleich mal... Das sind aber keine Badeperlen. Ich weiß aber nicht, ob die selbst gebacken sind. Also Kekse haben wir ja noch. Ja, die schicken uns Haschkekse und dieser Podcast geht richtig ab. Und dann habe ich noch, was ich dir auch nicht scannen konnte. Das hatte darum gebeten, dass du das zusammenbastelst während des Podcasts. Ich? Ja. Wer? Du hast drum gebeten. DJ UKW hat uns auch eine Karte geschickt. Aus Holz. Aus Sperrholz, ganz dünn. Und da ist ein Bausatz drin, also bastel den mal zusammen. Da kann man jetzt irgendwie so ein, wie heißt das? Ja, aber den muss ich ja ausbrechen. Ja, das sollst du ja auch machen. Ja, dann ist die Karte aber hin. Ja, aber dafür ist ja das Ding gedacht. Da sollst du ja jetzt, also die sollst du ihn da raus, nicht so, die musst du doch rausdrücken. Ja, dann was glaubst du, was ich gerade mache? Und dann musst du den zusammenbasteln. Ich presse schon. Und dann wollen wir das aufstellen, machen ein Foto, dann haben wir das. Ich so. Nicht, dass ich das hinkriege. Also wir beschreiben das erst, wenn wir soweit sind, liebe Leute, weil wir müssen erst mal gucken, wie das geht. Jörg, ich brauche mehr Licht. Soll ich Licht machen? Ja, mach ein bisschen Licht. Das ist mir hier zu schummrig. Kerze ist ein bisschen schwächelig, ne? Ja. Was ist denn das nächste Thema? Guck mal nach eben. Das waren deine Bitumen-Caches. Da hast du... Ach Mensch, schade, ja. Du. Ich weiß nicht, ob das unsere Schuld ist, ob sie jetzt wegen unserem Gemecker das gemacht haben, aber auf jeden Fall Was ist denn jetzt los? Diese Caches mit der... Was ist mit dem Fernseher los? Ah, das ist, weil ich Strom angeschaltet habe. Habe ich oben auf, wenn ich Strom anschalte, gehen wir meine... Liebe Hörer, ihr müsst euch das vorstellen, ihr macht das Licht an, der Fernseher geht aus und ja, wieder an. Der Elektriker, der das Haus gemacht hat, war nicht so doll. Nee, die Bitumen-Caches, oder wie immer die jetzt heißen, die sind zugemacht worden. Weißt du, warum ich das zusammenbasteln muss? Weil er glaubt, dass ich die bessere Fingerfertigkeit von uns beiden habe. Und dann wollen wir ihm auch zeigen, dass du sie irrt. Nee, also die sind zugemacht worden, leider, weil er hat auch geschrieben, dass es eben zu meckern kam, wegen zu hoch eingestuft. Ja, habe ich, aber ich habe auch danach einen Artikel geschrieben, dass ich die eigentlich trotzdem ganz gut fand. Die waren nämlich eine geile Lage, das sind ganz witzige Caches und bis auf die zu hohe Einstufung waren die klasse. Schade, dass er sie zugemacht hat. Warst du der Einzige, der gemeckert hat? Nee, ich glaube, das haben mehrere. Also, wer meckert denn beim 5-5er, dass die zu hoch eingestuft ist? Das nimmt man einfach mit für die Statistik. Aber wir haben es ja verbreitet. Vielleicht tut es mir auch leid, aber mein Gott, ich habe es ja auch danach gelobt. Also ich fand die wirklich ganz gut. Wie gesagt, viel zu hoch eingestuft, aber gut. Schade, ich muss die noch nachlocken. Ja, konntest du doch. Ich habe es leider nicht geschafft. Oh, das kriegen wir nicht, ich habe die doch überall reingestempelt. Guck mal, da Holzpostkarte, da gibt es sogar eine ganze Seite für. So. Und dann haben wir das vom letzten Mal durch. Außer dieses schräge Video von DJ UKW. Ja, das fand ich auf geil. Vimeo. Das habe ich aber schon als Artikel drin. Da müsst ihr dann mal auf unserer Homepage gucken, da habe ich das verlinkt. Ich fand das extra. Ich habe das nicht ganz verstanden. Ja, wieso? Die Jungs haben Eier? Das hatte ich nicht so genau gehört, weil das war Englisch und dann auch noch so komisches Ja, und dann so, hat als der Jingle Bells und dann. Ich fand die Stimme so geil. Ja, aber also, der hatte doch heiße Kartoffeln im Mund, deswegen habe ich nicht verstanden. Wer hat eine heiße Kartoffel im Mund? Na, der Typ, der da gesungen hat. Nee, echt? Ja, das hört sich, also ich habe den echt nicht verstanden. Ich fand, der hat eine richtig sympathische Stimme gehabt. Ja, ich bin da nicht so klar drüber gefallen erst. Oh, ich denke schon wieder an diese, ach Gott. Ist gar nicht so einfach, hier die Glocke rauszukriegen. Ist klar, Fernseher geht aus, wenn das Licht angeht, aber mit der Leitung ist alles okay. Nee, habe ich nie behauptet. Das ist ja die Stromleitung. Jetzt hab, oh, die Glocke ist leider abgebrochen. Das ist ein bisschen zu dünn gewesen hier. Oh nein. Doch. Oh, jetzt hat er unsere Karte kaputt gemacht. Die, ja, also die Glocke habe ich jetzt nicht rausgekriegt. DJ UKW, ich war es nicht. Die Lusche hat es gemacht. Selber schuld. So, jetzt werden wir mal ernst hier. Kommen wir zu den aktuellen Themen. Da haben wir diesmal gar nicht so viele. Hä, wie soll das jetzt? Und jetzt? Den kleinen Seitenhieb mit zu wenig Themen habe ich ja schon gebracht. Den lassen wir mal raus. Ach ja, da geht es wieder mal um, was? Achso, GC6A9DR. GC6A9DR. Das ist eine Lockpicking-Letterbox. Ich finde das auch faszinierend, was die Leute sich einfallen lassen. Ich muss es echt mal zugeben. Es ist gar nicht mal so cool. Ja. Der hat die deaktiviert. Ja. Warte mal, Tempo, genau. Da hier Forstmuggel am Werk sind und es so keinen Spaß macht, habe ich den Cache entfernt. Sobald die Forstarbeiten vorbei sind, geht es wieder weiter. Hm. Und kurze Zeit danach kommt dann das Log, ja, 20 Tage später. Das ist mein Service. Im Rahmen des 25.11. 18 bis 21 Uhr Maker Madness Event stand diese goldene Dose auf dem Tisch. Als das Dosal offen war, konnten wir unsere Stempel ins Logbuch drücken. Vielen Dank dafür, sagen Kerry Lady und Nobel 032. Schick, oder? Oh, das sieht gut aus. Du musst nur noch die Glocke ankleben. Das ist jetzt, und der Rest aber das bleibt ist übrig? Ja, der Rest bleibt, ist die Anleitung. Das ist, macht ja immer mehr so die Runde, dass du diese, dass du dann irgendwie so die Caches nach zum Event mitschleppst. Habe ich bis heute nicht verstanden. Nee, also das habe ich, also das jetzt gelesen habe, fand ich echt schräg. Also ich kann das verstehen, wenn du sagst, pass mal auf, ich schlepp die Dose mit zum Event und danach lege ich die. Und alle, die auf dem Event waren, haben dann praktisch schon den FTF. Und danach verstecke ich mal die Dose. Ja, auch schon aber die Dose, genug, aber das aber die auch Dose noch. Jetzt wegzunehmen, mit zum Event zu nehmen und irgendwann mal wieder zu verstecken. Das ist schräg, ne? Nervig, ja. Also das finde ich auch. Ich meine, mich stört das nicht. Sonst ist doch alles machen. Das ist ja alles. Nur ich frage mich immer, wenn man sowas macht, ob man da nicht selber sitzt und denkt, was mache ich hier eigentlich für einen Schwachsinn? Ich habe eine Letterbox, bewege mich keinen Schritt dafür und unterschreibe jetzt hier einfach irgendwo. Das ist doch seltsam. Ja, es geht alles, um den Punkt mitzunehmen. Ja, einfach einen Punkt. Das ist wohl wahr. Ich muss ganz ehrlich sagen, habe ich auch schon gemacht, aber mittlerweile sehe ich es ein bisschen, anders, seitdem das auf diesen Events so gang und gäbe geworden, diesen Mega-Events. Ja, da schleppt ja immer irgendeiner eine Dose hin. Am besten noch welche ausländischen dann, ja, die, wo der Owner noch nicht mal weiß, dass die Dose weggeschleppt wurde. Das finde ich dann am obercoolsten, ja. Naja. Ja, es ist illegal. Ach, hier ist doch nichts illegal. Illegal trifft es jetzt nicht so ganz, also das ist ja kein Gesetz. Na gut. Was haben wir noch? Wir wollen ja ein bisschen Jahresrückblick machen, aber ein paar Themen, die wir haben, wollen wir vorher nochmal durchkauen. Da kam dieses Kreml macht dicht. Ja. Das war sowohl bei Fefe im Blog, ja, als auch The Kremlin Eats GPS for Breakfast. Das war so eine englische Seite. Ja, Moscow News war das. Die war so richtig scheiße, weil man muss sich mal die Brille angucken. Also vor allen Dingen die Bügel der Brille. Ja, das fand ich super genial. Die er da auf hat. Das sieht ja nun derart dämlich aus. Also das ist, wie heißt dieser Link dazu? Die Moscow Times. Das heißt HTTPS. Temo, also nee, themoscowtimes.com zusammengeschrieben. Das habe ich aber nur genommen, weil ich natürlich jetzt keine russische verlinken kann, weil Kyrillisch ist ein bisschen schwierig zu lesen. Aber die Sonnenbrille fand ich also schräger als den Text selber. Es geht also darum, dass angeblich oder von der, also nee, ist angeblich ist schon tatsächlich so, dass sicher, dass der Kreml, der Kreml Störsender rundherum installiert hat. Ich weiß aber gar nicht, ob das wirklich neu ist. Ja, aber da die Uber-Fahrer, die es ja da gibt, da haben sie es mal festgestellt. Und als Geocacher in der Nähe des Kremls wird ein bisschen schwierig. Also da stark mit Hint arbeiten. Da gibt es ja das Lenin-Mausoleum, da ist auch ein Geocache. Wenn ihr euch also fragt, euer GPS ist da nicht kaputt, sondern es funktioniert einfach nicht so richtig. Also ich habe den Effekt tatsächlich in Deutschland auch schon mal gehabt, und zwar nachvollziehbar. Oh. Es gab es ist ein Mystery, ich will es mal nicht zu genau beschreiben, ich weiß auch nicht, ob es den überhaupt noch gibt, an einem Fuß der Kölbrandbrücke. Ja. Und zwar dicht am Wasser. Und da bin ich hin und 100% gehst du zu diesem Fuß, dreht dein GPS leer. Also zumindest war vor 2 Jahren, als ich da war das so. Was hat das denn dazu zu? Ich habe keine Ahnung, das springt komplett weg. Da hatte ich auch schon damals so diesen Verdacht, naja, es ist schon Infrastruktur, die, wenn die weg, wenn da einer diese Brücke sprengt, dann sieht Hamburg, aber da ist Hamburg tot, echt. Ja, aber wenn die einer sprengt, braucht ja kein GPS. Naja, so, wenn du, ja, wollte ich gerade sagen, wenn du es jetzt als Terrorist kommst, du ja noch nicht und bundest da unten 5 China-Böller an. Also ich weiß es nicht. Also war jetzt nur so ein Gedanke, weil ich überhaupt nicht erklären konnte, du gehst 20 Meter weg und es war wieder alles in Ordnung. Gehst wirklich, vielleicht ist auch an dem Pfeiler irgendwas, was das ablenkt. Also ich will da gar keine Verschwörungstheorie machen. Aber das habe ich tatsächlich in Deutschland auch schon erlebt. Und da konntest du nachvollziehbar sehen, wie dein GPS komplett abdrehte. Da ging es um 300, 400 Meter in sonst was für eine Richtung weg. Vielleicht ist es ein Test. Vielleicht ist da auch was. Fand ich vollkommen schräg. Aber jetzt musst du mal den Kreml, das ist ja praktisch eine kleine Stadt innerhalb Moskaus. Ja. Und kann ich absolut. Also ich hätte es eher gewundert, wenn das nicht so ist. Ja, ich kann es. Aber weißt du, was das für ein Aufwand ist? Da steht also nicht nur ein GPS-Spoofer, wie auch immer die Dinger heißen, sondern die müssen das schon extrem gesichert haben, dass es solche Auswirkungen hat. Das weiß ich nicht. Ich kann mir das gar nicht so. Da bin ich mir technisch nicht so sicher, wie das funktioniert. Da wäre ich nicht so sicher, weil ich weiß, sie haben auch schon mal spaßhalber so als Hack, haben ein paar Hacker das auf der Autobahn gemacht. Die Navigationssysteme auf ein paar hundert Meter Autobahn völlig abdrehen lassen. Also so aufwendig kann das gar nicht sein. Du musst ja gar nicht so viel. Du musst ja nur die Funkleistung des Satelliten von oben überbieten. Und der ist nicht so hoch. Ja, ich meine, die haben ja sowieso ihr eigenes System. Aber das kommt noch dazu, ja. Du schützt da ja nicht ein Gebäude, sondern eine kleine Stadt. Ja. Ja. Insofern, es muss ja von allen Seiten gleichmäßig Verschwörungstheorie heißt das hier schon wieder. Es muss ja von allen Seiten gleichmäßig abgedeckt sein. Ja. Sonst bringt es ja nichts, weil das kriegen die Leute auch raus. Es muss ja sogar noch sich ändern. Wenn es fest starr wäre, wäre ja auch schlecht. Ja, ja. Also er hat den Artikel jetzt auch gefunden, da GPS for Breakfast. Den muss ich unbedingt verlinken, weil diese Brille muss man sich echt angeguckt haben. Ich habe noch nie, das ist wirklich eine riesen russische Seite. Das ist ein Blogschreiber, der... ja, aber die ist sehr bekannt eigentlich, soweit ich weiß. Ja, aber ja klar, in Russland, der einfach aus Russland berichtet, aber in Englisch halt. Ja. Wahrscheinlich für Leute, die da sind. Aber so ein beschissene nachbearbeitetes. Ja, wieso? Das ist eine Nasenbrille. Habe ich im Leben noch nicht gesehen. Das sieht ja so scheiße aus. Aber es ist natürlich scheiße. Also wenn ihr da mal nach Moskau fahrt und in den Uber einsteigt und sagt, fahr mich zum Kreml. Der Fahrer weiß hoffentlich, wie der Weg ist. Also ich weiß auch nicht, ob ich unbedingt am Kreml cashen möchte, also da in irgendwelchen Löchern wühlen, während da die naja, ich möchte auch wieder nach Hause kommen danach. Ach, das ist doch alles entspannter. Aber ja, ja. Ich weiß gar nicht, ich müsste jetzt eigentlich mal, das gucke ich mal eben während der Live-Sendung. Mir fällt gerade mal ein, ich muss mal meine Kopfhörer aufsetzen, weil ich gar nicht weiß, ob wir irgendwelche Störungen und Verleitungen haben. Siehst du, jetzt wären wir hier auch schon noch gestört bei uns. Nicht, dass wir noch irgendwas laufen haben, was hier die ganze Zeit reinpiept oder so. Hast du dein Handy ausgeschaltet? Ja, aber da oben ist dieses UMTS-Ding und ich weiß nicht, ob das auch reinpiept. Hm. Ich muss mal eine Weile, egal, ich arbeite eine Weile mit Kopfhörer. So, dann haben wir die Suche bei Groundspeak, das Never-Ending-Thema, ehrlich. Die funktioniert immer noch nicht. Nee, jetzt bei Moskau funktioniert sie tatsächlich. Das ist natürlich auch noch ein Where I Go. Moskau Kremlin. Das ist natürlich richtig scheiße. Das ist eine coole Idee, ja. Dann gibt es die Grotte des Alexander des Großen da. Na, also da liegt schon einiges. Auch dieses Leninka. Wie auch immer. Die Suche, ja, die Suche ist ein leidiges Thema. Das ist mir letztens wieder aufgefallen, als ich einfach mal hier aufgemacht habe. Und dann hast du ja unten diese Buttons. Events in deiner Nähe, best Geocaches bei dir oder neueste Geocaches in deiner Nähe. Ja. Und da habe ich dann einfach mal drauf geklickt, weil ich einfach dachte, ja gut, wenn ich neue Geocaches suche in meiner Nähe, dann macht das schon Sinn, ja. Was kam da raus? Als allererstes erstmal 200 Kilometer entfernt eine neue Dose. Hier bei dir geht es immerhin los mit 31 Kilometer, aber auch 46. Geht ja danach, wo die IP-Adresse geroutet wird oder was geht denn da? Das weiß kein Mensch. Ja, ich dachte eigentlich, er geht danach, wenn du auf der Startseite bist, du hast ja deine Home-Location angegeben, also deine GPS-Koordinaten. Und wenn du eingeloggt bist, dann wäre es doch super genial, wenn er auf der Startseite und du schon auf einen dieser drei Buttons drückst, wenn er diese einfach nimmt und da rumzieht. Ja. Nö. Nee, ich weiß, ich benutze die auch nicht, weil es einfach keinen Sinn hat. Die funktioniert doch nie. Und wenn du da eine GC-Nummer eingibst, dann kriegst du ja, was du da angezeigt kriegst. Ich weiß nicht, nach was die geht. Irgendwie Zufallsgenerator oder. Also diesen Schrott versuchen die irgendwie seit 3 Jahren umzuprogrammieren. Ich hoffe, das dauert noch 5 Jahre. Derzeit können sie nichts anderes kaputt machen. Nimm einfach die alte Suche. Da hat auch schon irgendeiner geschrieben, dass die auch schon nicht mehr zu finden ist, so einfach da. Wie findest du denn die alte Suche? Nee, da gab es einen Link, glaube ich, auf der Grundseite. Geocaching.com und dann Seek. Ja, okay, wenn du sie eingibst direkt, ja. Weil, ja, aber das macht ja keiner. Vorher konntest du, glaube ich, war noch ein Link auf der Seite, auf der normalen Suche, wo du dann sagen konntest, hier, gib mir die alte. Den haben sie, glaube ich, auch entfernt, habe ich gehört. Also Groundspeak, ey, ich bin immer froh, wenn die nichts machen. Da kommt nichts mehr raus. Wie heißt du, aber du hast ja manchmal so Momente, dass du dann einfach mal zu Hause sitzt und sagst, oh, jetzt nochmal einen neuen Cache oder ein Highlight bei mir. Ja, also ohne ich jetzt, ich ja nicht. Ich arbeite ja nicht im GSI. Ich habe ja jetzt mein iPad, dann mache ich das auf, klicke da drauf und dann war ich sehr verwundert, wo mich die Suche hingeführt hat. Du kannst natürlich machen, indem du auf deinen Account klickst und dann da Funde ausfiltern und dann funktioniert das. Aber ich meine, warum haben sie oben vorne 3 Buttons, wenn es da nicht auch auf die Home-Location. Die ist wirklich, die funktioniert. Ich sehe gerade, Stellinger hört nur kurz zu und geht gleich Nachtcachen. Ich habe Nachtcachen gelesen. Da fällt mir ein, Stellinger, bei Gelegenheit, guck doch nochmal nach unserem Final von dem Where I Go. Da hat irgendeiner so ein Bild gepostet, sah aus, als wenn das Logbuch da völlig abgesoffen ist. Wenn du mal Zeit hast und viel Zeit hast, dann guck doch mal vorbei da bitte. Das wäre sehr lieb von dir. Ja, was haben wir noch Schönes? Achso, ich war übrigens auf dem Weihnachtsmarkt-Event. Oh, warum machst du das auch? Weil wir einfach am Sonntag mal Lust hatten, irgendwo hinzugehen. Euch den Tag zu versauen. Und dann sind wir auf ein Event gegangen und dann dachten wir, weil das war das letzte Jahr so oder vorletzte Jahr so schön in Winsen, ja, wo wir waren. Schön mit dem Schloss und Märchen. Ja. Ja, dieses Mal ist dieser Weihnachtsmarkt eine einzige Katastrophe. Also gibt es eine Eislaufbahn, die mehr oder minder schlecht ist. Ein Karussell, gut für Krümel, ja, teuer. Glühwein, eine Bratwurststand. Das für eine Kreisstadt ist es auch, oder? War schon, ja, dann haben wir uns da als Geocacher getroffen und dann habe ich wieder gemerkt, es ist okay, sich da zu treffen, aber weiß ich auch nicht, ist irgendwie nicht mehr so mein Ding. Ich meine, siehst da viele neue Leute auch, also es gibt tatsächlich viele neue Leute, ja, weil du erkennst Geocacher ja heute hauptsächlich an der Kleidung, also also man geht nicht mehr mit Tarnklamotten hin, sondern die Mehrzahl kommt tatsächlich mit irgendwelchen T-Shirts. Also, ja, Drag Me If You, ja, Can oder hier, modern, ich war ja auf dem Arp. Ja, oder, ich habe den eben aus Versehen gemacht, ja, weil ich zufällig da vorbeigekommen bin. Ich war auf dem Eiffelturm cachen. Aber auf dem Eiffelturm ist auch ein Cache? Tatsächlich, beim Eiffelturm ist auch ein Cache. Ja. Tatsächlich sind die wenigsten Leute, das muss ich ganz ehrlich sagen, normal angezogen auf so einem Event. Also normal im Sinne von Alltagskleidung. Du kannst den Satz direkt hinter normal schon beenden. Ja. Ja, das ist, man muss es mal so sagen. Ja, Traveling Jack sagt es. Früher waren es die Tarnklamotten, heute ist Engelbert Strauß. Ja. Ich weiß immer noch nicht, was das eigentlich ist, aber ich höre das überall. Engelbert Strauß? Ja. Wir machen ganz gute Arbeitsklamotten. Oh, super. Also praktisch jeder Monteur oder so weiter hat die an, weil die qualitativ gut sind für einen bezahlbaren Preis. Und die Firmen kaufen die da. Jetzt fragst du dich natürlich bei deinem Hobby. Ich habe gerade wieder habe ich auch im Podcast schon ein paar Mal gesagt, so alle, einmal im Jahr abonniere ich ja wieder alle Podcasts mit Geocaching, um einfach auch mal reinzuhören. Vielleicht kann man ja was rausziehen, wo man sagt, das können wir auch übernehmen oder so. Ne? Und ich weiß nicht bei welchem. Und da ging es auch dann wieder um Ausrüstung. Und Alter, ich frage mich, was wollen die denn alle? Als wenn die wirklich Tschernobyl erforschen würden. Nein, wenn ich auf Lost Place gehe, da brauche ich ja am besten 3 Meter hohe Stahlkappen. Einen Scheiß brauche ich da, Mann Gottes. Ich bin über so viele Lost Places gelaufen, da bin ich mit Wanderschuhen oder mit, also wirklich. Ja, natürlich sollte man sich ein bisschen vernünftig anziehen. Man muss ein bisschen aufpassen. Oh ja, aber es wird getan. Also klar, ich laufe über Lost Place, habe ich mindestens 87 Nägel im Fuß. Ich frage mich, was machen die alle? Ich mache dieses Hobby seit 10 Jahren und gerade die ersten 5, 6 Jahre haben wir wirklich extrem viele Lost Places gemacht. Ich habe nicht einen einzigen verschissenen Nagel im Schuh gehabt. Also ehrlich, ich werde mir auch weigern, weiterhin irgendwelche Stahlkappen zu tragen oder auch klamottenmäßig, also wenn ich in den Krieg ziehe, ey, boah. Wenn du zu Hause Stahlkappenschuhe hast, weil du die wahrscheinlich, weil du Lagerarbeiter bist und du musst die tragen, dann ist es sicherlich nie verkehrt, solche Schuhe dann auch anzuziehen. Ja, wenn ich sie sowieso habe, das ist ja noch was anderes, ja. Ich zum Beispiel meinen letzten, ich mache meine Lost Place Caches einfach mit Wanderschuhen, ja, einer ganz normalen Jeans, die auch dreckig werden kann oder zerreißen, wie beim letzten Lost Place. Ja. Ist mir schön am Gehänge einmal richtig weggerissen. Dann ist sie aber auch Schrott. Also, ne, also sie setzt nicht eine niegelnagelneue und ein Pulli oder irgendwas. Wie macht das so viel an? Heike sagt mir irgendwann, nee, der kannst du aber nicht mehr anziehen. Ich sag, gut, dann leg das auf die Seite den von den Geocaching-Klamotten. Ja, genauso. Genau, der Pullover ist irgendwann überraschend verschwunden. Ich weiß bis heute nicht, wo der geblieben ist. Aber die Hose und so, Halfo hat noch die kriege ich alle, die kriege ich dann, wenn ich die zur Arbeit nicht mehr gut genug sind, weil die auch irgendwann abgenutzt sind, dann nehme ich die zum Cachen. Und dann laufe ich da mit ganz normalen Hosen, die einfach abgetragen sind. Dann gehen sie halt kaputt. Ich gehe doch nicht in Krieg. Ich kriege nicht durch Stacheldraht oder Estrad oder Apropos, ich wollte heute den roten Pullover wollte ich mir anziehen. Ach Gott. Den hat immerhin, das Highlight hat mir immerhin deine Frau verschafft. Heike hat gesagt, ich darf den nicht zu Heiligabend tragen. Ich sag mal, also das ist auch, dann habe ich das bei ihm gehört. S3, ich weiß nicht mal, was das ist. Ja, das sind Schuhe, die man in der S-Bahn Linie 3 kauft. Ah ja, stimmt, wir haben ja hier auch eine S3, da muss ich da mal gucken. Nein, das sind verschiedene Sicherheitsklassen. Natürlich ist es sicherer, wenn du auf so einen Nagel trittst. Das ist mir bislang nicht passiert und ich bin auf einigen Lost Places rumgerannt, aber ich habe schon mal jemanden gesehen, der sich da ein bisschen verletzt hatte, aber okay, stirbst du im Regelfall auch nicht von. Vielleicht haben wir tatsächlich neue Geocacher. Ganz ehrlich, die meisten, glaube ich, die sterben, die sind so gut angezogen, dass sie deswegen gestorben sind, weil es ist alles zusammengebrochen unter ihnen. Also vielleicht haben wir ja neue Geocacher und die fragen sich, hey, was muss ich mir alles kaufen? Du musst dir eigentlich gar nichts kaufen. Mit dem Stift, Handy, GPS, Handy oder GPS. Du musst dann unten. Skihose, sagt die, ist der Chat gerade. Zu der Skihose kann ich nämlich gleich nochmal was sagen. Ich glaube, die ist eher praktisch. Kommst du weit? Warum trage ich diese Skihose? Die habe ich auch irgendwann mal. Weil er so dicke Eier hat, Mann. In der Tat ist es so ähnlich wie bei Jörg. Die habe ich auch irgendwann mal gekriegt. Jetzt fahre ich aber nicht permanent Ski, eigentlich gar nicht. Aber ich habe sie halt geschenkt bekommen. Und fand das, habe die eingeführt in diesem Winter. Wann war das denn hier so richtig kalt, wo auch alles zugefroren war? Ja. 2013 oder so? Ja, kommt oder, hin. Könnte und da fand ich das so mega praktisch, auch beim Nachtcache. Und jetzt ziehe ich die halt einfach an. Die ist sehr robust von außen. Fertig. Aber ich kaufe mir jetzt keine Skihose dafür, sondern ich habe das Equipment da und ziehe die an. Fertig. Durchtrittssichere. Klasse. Alles nicht mit. S3, ja. Du siehst, wir sind falsch unterwegs. Aber das war nur so am Rande. Erst vielmehr in irgendeinem Podcast hörte ich das, wo ich so dachte, mein Gott, was kauft ihr euch da alle zusammen? Nein, aber jetzt mal zurück zum Event. Was ich glaube, was wirklich läuft, sind so T-Shirts mit Events drauf oder besondere Geocaches drauf oder Teamnamen drauf oder Sprüche drauf. Ich persönlich sage mir ja immer, wie war das hier? Geocachen gegangen? Nee, Dosen gesucht und Freunde gefunden. Oh Gott. Aber da rennen echt Leute mit rum. Also nee, man muss schon zeigen, was man mit dem Hobby hat. Ich habe ein einziges T-Shirt. Das ist dieses Nothing But Stones Bezwinger. Das habe ich mir damals tatsächlich mit Heike zusammen ausgesucht oder ausgedacht. Das wollten wir gerne für uns haben. Da zieht sowieso die einer, weil ich selten im T-Shirt irgendwo rumsitze. Also, das ist wirklich so für mich. Und einen Pulli, den habe ich mal damals auf der Nordseetaufe gekauft. Den fand ich witzig mit Kapuze. Der ist nämlich richtig schön warm gewesen und den trage ich bei beschissenem Wetter wirklich gerne. Und da steht halt Nordseetaufe und darunter Demo, die glaube ich, mehr steht gleich drauf. Und das reicht mir. Das finde ich dezent, das geht noch. Alles andere ist mir. Also ich habe lieber das Schild im Auto, das finde ich viel geiler. Das ist super genial. Ich habe tatsächlich aber auch ein Polo, da steht halt deine Mutter drauf. Oh, und das ziehen wir halt nur zu deinem Muttertour an. Ach, Polo-T-Shirt. Ich dachte, jetzt Auto. Im Auto. Ja, ein Polo. Ja, aber weiß es nicht. Ja, Bundeswehr-Verpflegungspakete wollten wir auch mal wieder testen. Ja, kann man machen. Wenn einem beim Paddling-Suchen der Innenstadt plötzlich der kleine Hunger überkommt. Ja, wer kennt das nicht? Sich auf die Bank setzen mit kleinen Koffer. Kaut man halt 3 Stunden an so einem Panzerkeks rum. Ja. Nee, mit meinen 10 geht das gar nicht mehr so richtig, glaube ich. Ich habe schon eine Brücke drin, die bricht dann raus. Weißt du was, aber diese Vanillecreme, die man da machen konnte. Also man musste, wer das nicht gehört hat, unseren ersten Podcast haben wir das getestet. Und das musste man ja mit Eigenurin anmischen, weil man brauchte ein bisschen Wasser, aber nicht allzu viel. Wir haben das mit Eigenurin angemischt. Und diese Vanille-Nachtisch, der war lecker. Ich habe irgendwo hier oben auch noch so eine Outdoor-Scheiße, aber die kannst du ja nicht testen. Da sind ja jedes Mal 5000 Kalorien drin. Haben wir uns damals für Nothing But Stones gekauft und nicht benutzt. Na, aber so viel verbrauchst du auch. Ja, ja, wenn du unterwegs bist, aber nicht hier. Aus dem Auto aussteigen, 2 Meter laufen, den Paddling vom Schild nehmen. Ja. Und vor allem beim wieder Aussuchen, reinsteigen, dann hast du sofort Hunger. Beim Aussuchen der S3-Schuhe, die musst du dann auch tragen, das sind ja so bestimmt 80 Kilo pro Schuh. Vermutlich alle Nägel platt, wenn du damit durchkriegst. Ja, Swapnix war auch beim Bund, der weiß, hier, die Kekse musst du eintunken. Swapnix war beim Bund. Ja. Gut, dass sie gerade entbunden hat. Swapnix war beim Bund. Ja, Frauen können da auch rein. So. Ja. Achso, was mir auch noch auffiel, das war auch wieder irgendwo in den, ich glaube, ich habe es auch wieder in einem Podcast gehört. Ich glaube, in so einem Podcast, der früher als erstes Mal, bevor er überhaupt anfing, raushaute, dass ja alles über eine Viertelstunde sowieso todlangweilig wäre und heute über eine Stunde selber macht. Finde ich immer wieder geil. Wenn er so die eigenen Worte einholt, finde ich immer eine schöne Sache. Du bist auch so wie so ein Elefant, du vergisst nicht. Ja, ja, das stimmt. Da bin ich wirklich, wenn man mich anpiest, das merke ich mir lange. Auf jeden Fall, da ging es wieder auch so um Rollstuhlfahrer und Cash-Eignung, ne? Ich frage mich ehrlich immer, ob dieser Bohau um Rollstuhlfahrer, ne, auch nur irgendwie irgendeinen Sinn hat. Also ein schwieriges Thema, da kann man ganz schnell ableiten. Aber ist das überhaupt ein Problem? Wie viele Rollstuhlfahrer haben wir wirklich, die cashen? Das würde mich mal interessieren. Und ich gönne denen auch, dass sie cashen gehen, davon mal ganz ab. Aber verdammte Hacke nochmal, politisch korrekt oder nicht, das ist ein Outdoor-Hobby, wo es hauptsächlich darum gehen sollte, jedenfalls früher mal ging, sich Outdoor zu bewegen, durch den Wald auch mal wo reinzukriechen, wo hochzuklettern oder irgendwas. Ist die Frage, muss man so ein Hobby jetzt auch noch mit aller Gewalt versuchen, auch noch behindert geeignet zu machen? Das geht gar nicht gegen die Gruppe behindert, sondern das geht wirklich mal um den Ansatz an sich. Das ist doch einfach irgendwann auch mal absurd. Ich weiß auch nicht, ob wir uns da vielleicht eher zu viel Gedanken drüber machen und die Rollstuhlfahrer, die das Hobby betreiben. Ich meine, wie oft bist du an einem Cash, der nicht Rollstuhlfahrer geeignet ist, ja? Also wenn ich jetzt Rollstuhlfahrer wäre, dann habe ich schon irgendwelche Lösungen gefunden, um mich da irgendwie eintragen zu können. Also, und ja, die Diskussion, also, glaube ich, kommt nicht von Rollstuhlfahrern. Das glaube ich nämlich auch. Also entweder sind das welche, die wirklich, es gibt ja auch diese Outdoor-Rollstühle und alles. Ich will dir mal ganz ehrlich sagen, die bewegen sich schneller durch den Wald als ich. Und vor allem sind sie aber noch gelenkiger. Und die kommen an die Caches. Denen ist das scheißegal. Für die ist das eher noch eine Herausforderung, dass sie aus ihrem Rollstuhl müssen und den Baum hochklappeln. Und glaub mir, ich habe da schon einige gesehen, wirklich, die packen mich körperlich aber locker in die Tasche. Oder es gibt die, die sich so gut wie gar nicht bewegen können. Aber da ist die Frage, sorry, aber was wollen die dann mit dem Hobby? Wie war denn die Frage jetzt eigentlich? Da ging es wieder drum, muss man den Cash, muss man auch mal wirklich drüber nachdenken, wenn man ihn legt, dass das zum Beispiel Rollstuhlfahrer geeignet ist. Da denke ich immer, sorry, nein. Und nicht als Missachtung gegen Rollstuhlfahrer, sondern scheiße, ich kann mich nicht um die ganze Welt kümmern. Wenn ich einen Cash lege, dann gucke ich mir den an, ob ich den gut finde, ob ich den so möchte und dann lege ich den dahin. Und wenn der Rollstuhlfahrer nicht rankommt, shit happens. Es gibt auch dann Einbeinige mit einem Arm, nur die kommen da auch nicht ran. Ja, tut mir leid. Soll ich auf die auch noch achten? Und dann kommt noch der Blinde. Da muss das Ding auch noch tok, tok, tok, tak, tak machen, wenn er gegenkommt oder was. Also ja, aber ist es dann wirklich so ein Riesenproblem? Also es gibt genügend Leitplankencache, die sind erreichbar. Ja, aber es wird immer wieder hochgekocht von Leuten, die im Rollstuhl fahren. Es kommt immer zur Weihnachtszeit, weil wir da alle geflutet werden und viele Leute ihr Gewissen auch beruhigen möchten. Weiß ich nicht. Also, die Kerze aus? Ja, die Kerze aus. Das, ja, dann machen wir nee, die, das Kabel brennt langsam. Ich weiß auch nicht, wo Heike die anderen das Kabel brennt. Ich glaube, die meisten Caches für Rollstuhlfahrer legen auch tatsächlich Rollstuhlfahrer selber. Also ich mache mir jetzt keinen Gedanken. Ich mache mir dann Gedanken, wenn ich es einstufe und dann sage ich, okay, im Zweifelsfall kommt er ja nicht hin, also T2. Swapnik sagt gerade, ihr Vater sitzt im Rollstuhl, hat einen Elektrostuhl und ist geländetauglich. Ja. Siehst du, und wahrscheinlich wird der Einzige sein, der da nicht drüber diskutiert. Also ich würde jetzt auch was Traveling Jack schreiben. Nee, das ist nämlich, ich glaube, das ist gar nicht gut, Mensch. Wieso kippt mir jetzt immer mein scheiß Aufnahmegerät um hier? Boah, ist heute nicht mein Tag. Jörg, heute bist du irgendwie nervös. Ja. Ich stehe da hier zum vierten Mal auf. Die Leitung, die macht mich ganz hibbelig. Nee, außerdem will ich wieder, jetzt, wir wollen doch weihnachtliche Stimmung, da brauchen wir doch auch nochmal Kerze wieder. Ja. Nee, also das sind meistens, ich habe das Gefühl, wir sind die Einzigen, habe ich manchmal echt das Gefühl, beim Podcasten, die einfach mal sagen, oh, im Moment ist so ein bisschen Sommerloch oder Winterloch oder wie man das nennen möchte. Auf jeden Fall ist jetzt cache-technisch nicht so viel los zu erzählen. Darfst du eigentlich noch sagen, der Geocache oder sind wir vielleicht schon generalisiert? Ah, das, ne? Ja. Und andere, glaube ich, die machen dann Themen aus was kein Thema ist. Und das ist zum Beispiel sowas wie mit dem Rollstuhlfahrer. Und da muss man ja auch mal drüber reden können. Also mir geht es gar nicht darum, schlecht zu reden, sondern ja, eher... Ja, aber wie Swapnix schon sagt, ein Rollstuhlfahrer muss auch irgendwie mal aufstehen. Und wenn er das nicht gut kann, dann ist es halt auch immer schwierig. Und ein Geocache für einen Rollstuhlfahrer kann eigentlich auch nur einen Rollstuhlfahrer legen. Wie genau ein Gebäude eigentlich auch am besten einen Rollstuhlfahrer plant, wenn es behindertengerecht oder gerecht für Leute mit Handicap sein soll. Weil sonst nämlich passiert, wie in Frankfurt, dass man zwar einen schönen Rollstuhlfahreraufzug hat, aber um da hinzukommen, muss man erstmal über eine dreistufige Treppe. Weißt du, das... ich sag's mal, für meinen Geschmack ist das so ein Thema... Das sieht so genial aus. Das sieht so genial aus. Das ist so ein Nichts-Thema, was sieht genial aus. Ich, ne? Ich weiß. Ja. Nee, dieses lange Kabel. Jetzt mach hier nochmal Feuer. So, er meinte das Kabel. Ich laufe hier mit dem Headset durch die Gegend, damit ich ab und zu mal... Also das wäre ja auch, ich warte mal, wenn der trinnt hier bei uns, also übrigens, ihr müsst das sehen, das ist eine große Kerze und da drin steht jetzt ein Teelicht. Wie wäre es mit einer Muggelgeschichte? Was für eine Muggelgeschichte? Geht das auch noch los? Sollte jetzt in unserem Podcast auch noch irgendwelche Geschichten vorlesen? Nee, lass mal gut sein, ey. Ja, ich weiß, wie ich drauf komme. Ich war nämlich letztens an der Uni und da hat sich dieses, also es gibt ja nicht nur Studiengänge, die sich mit Genders-Sprache beschäftigen. Es gibt da wahrscheinlich auch eine Professur von, sondern an der Uni wird das auch noch gelebt. Und dann denkst du immer, haben wir nicht, weiß ich nicht. Wir wollten ja eine Weihnachten. Vielleicht kann ich das als Mann auch nicht nachvollziehen. Vielleicht fühlen sich Frauen wirklich zurückgesetzt, wenn alles so viel männlich ist. Ja, die sind ja auch zurückgesetzt. Machen wir weiter. Wir wollen ja weihnachtliche Folge machen, deswegen werden wir jetzt alles nur noch für Behinderte legen. Ja, dann kam dieser Artikel, das passt auch so ein bisschen dazu, 7 peinliche Dinge. Wobei ich den Artikel diesmal, ich lese den Blog sonst ganz gerne, aber hat mich diesmal nicht ganz so überzeugt. Das war mir irgendwie, genau, Beitrag folgt, das ist das typische FTF, folgt, meint er damit. Ja, aber mit das Tarnanzucht durch Lost Place. Nee, das habe ich aber auch nicht verstanden. Klar wurde das unten erklärt, aber wann ist es eingeführt worden, Log folgt? Ja, das hat mir mal einer erzählt. Ja, weil damit die anderen nicht wie FTF. Ja, damit die nicht umsonst wegen FTF, habe ich auch gesagt, das interessiert mich nicht, dann fährt er halt umsonst los. Ja, das setzt ja voraus, dass derjenige. Ach, guck dir an, Spapnix, jetzt will sie auch noch genauso viel Geld haben wie ein Mann. Nee, ist nicht. Euch fehlt halt ein Zipfelchen, deswegen kriegt ihr auch weniger Geld. Dafür, naja. Nein, also er hat einen schönen Artikel geschrieben. Das war bei Spike, ne? Spike05 hat einen Artikel gegeben über die 7 peinlichen Dinge beim Geocaching, so ein Lückenfüller, und das als allererstes ist Beitrag folgt, also Log folgt. Genau. Dann hat sich nochmal auf den Tarnanzug bezogen, sehe ich in letzter Zeit aber wirklich wenig Tarnanzüge. Nee, das habe ich mir auch aufgefallen, dass diese Spinner so ein bisschen nachgelassen haben. Ja, ich sehe dann lieber eher diese Outdoor-Klamotten. Vermutlich sind die alle verstorben und irgendwo auf den Nagel gefallen. Die erkennen wir nicht, weil die alle schon im Wald stehen. Weißt du? Ja. Dann Mystery-Lösung weitergeben. Naja, gut, das Thema hat es jetzt auch irgendwie abgetroffen. Fotologs? Ja, wobei ich das immer noch, also er will wissen, 7 peinliche Dinge, ob man die selber auch macht. Ne? Beitrag folgt, nö, das habe ich noch nie gemacht. Tarnanzug mache ich auch nicht. Mystery-Lösung weitergeben, jede Menge. Wenn mich einer fragt, kriegt er die. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Früher, mittlerweile seit 3-4 Jahren mache ich überhaupt keine mehr, aber früher habe ich mir auch die immer von anderen geben lassen. Das ist mir auch überhaupt nicht peinlich. Also, sorry, ich habe damit ja auch das erfüllt. Ich habe ja den gelöst. Auch wenn ich mir das von wem anders geholt habe. Ist ja auch eine Lösung. Also, das lasse ich mir nicht so. Mache ich auch. Fotologs mache ich im Übrigen ab und zu mal. Stimmt, erstmal kommt Fotologs, genau. Die habe ich auch mal. Habe ich, glaube ich, 1 oder 2. Dann fand ich es irgendwie auch selber doof. Das war auch Jahre her, muss ich sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt bei irgendeinem Cash mein Stift verloren hatte. Und dann mit dem Stock meinen Namen da reingeritzt hatte. Hab ich auch gemacht, so, ja. Und das dann aber nochmal fotografiert hatte, weil das war irgendwie nicht so. Ja, aber dann ist es kein Fotolog, dann ist es immer noch, also so habe ich es auch schon gemacht. Ich habe dann Finger in Dreck und mit dem Finger in dem Buch geschrieben und so. Solche Geschichten habe ich auch. Aber reine Fotologs habe ich, glaube ich, nur 1 oder 2 gemacht. Und das fand ich irgendwann selber blöd. Wobei ich das aber nicht verurteile. Also wenn ich finde es okay, wenn man dieses Fotolog macht, den Owner anschreibt und sagt, hör mal, ist das die Halterung gewesen und kann ich dann loggen? Und der sagt ja. Dann finde ich das zwar, nicht schön, ich würde es nicht machen. Wieso ist die Owner? Aber dann finde ich es okay, dann sind sich Owner und Finder einig und dann ist es doch drauf geschissen. Genau, ich finde es aber nicht okay, wenn der Cache wie auch immer kurzzeitig out of order ist und dann irgendeiner eine Halterung fotografiert. Nee, das geht gar nicht. Oder der ist schon über ein Jahr nicht mehr da. So, was haben wir in Hamburg auch schon gehabt? Einen, da haben wir schon mal drüber berichtet. Der dann mit der Halterung den Mystery lockt. Weißt du, wie schwierig das war, im Wald einen Stock zu finden, mit dem man ein Logbuch zeichnen kann? Ja. Das ist. Weiß ich so. Da stehst du echt, da denkst du, meine Fresse. So, das habe ich noch nicht gehört. Ach, ohne vor Ort gewesen zu sein, doch, habe ich auch schon gehört. Ja, den nennt man doch Armchair-Logging, oder nicht? Naja, ich würde es mal immer so nennen, das sind so ein paar arme Spinner, die betreiben das Hobby ein Jahr, dann hören sie sowieso auf, weil sie merken, das bringt ihnen nichts. Ja. Weil das ist wirklich, das ist ja völlig inhaltsbefreit. Also ist nicht Guideline von konform, ja, wenn sich zwei einig sind, weiß ich nicht. Ja, kann man drüber meckern, kann man auch lassen. Ich würde es auch anders machen. Ich würde den Owner fragen, hör mal, hast du ein Problem, wenn ich die logge? Ich habe die Halterung gesehen, hier hast ein Foto. Jetzt sagt der Owner zu mir, ja, kannst du. Dann würde ich den nicht mit diesem Foto loggen. Dann würde ich loggen, habe ich gefunden, vielen Dank dem Owner, alles klar. Jetzt bist du aber wieder beim Fotolog. Das ist ja, dass du gar nicht da warst. Ja, und ja, das verstehe ich auch deshalb nicht. Deshalb finde ich, der Trend ist auch ein bisschen wieder zurückgegangen, hoffe ich. Also hat es mir in letzter Zeit nicht viel zu Ohren gekommen. Ich glaube, die Massen sind auch weg. Deswegen auch dieses von wegen absteigender Ast ist es auch nicht. Die Powertrails und so, die weg sind. Weil die Anzahl der Funde bringt den Leuten nichts mehr. Sie merken einfach, dass sie finden können, so viel sie wollen. Es gibt mittlerweile so viel. Das finde ich aber gut. So viel, wie soll ich denn die überhaupt nennen? Highspeed-Cacher, dass du eh nichts wirst, egal wie viel du hast. Ja, ich finde das genial. Also ich habe es in letzter Zeit weniger festgestellt, dass Leute sich über ihre Funde definieren. Ja, weniger. Und das ist ja eigentlich genau das, wo Geocaching hin will. Ja? Also über die Anzahl der Funde. Ne? Ja. So, Coins auf Listen discovern habe ich noch nie gemacht. Habe ich nie verstanden, aber das stört mich nicht, weil ich denke immer, solange die discovern, das alles abtippen, sind die raus aus dem Hobby, ist besser. Ja. Also von daher soll es auch machen. Bonus, alles mit Dosen, was in greifbarer Nähe ist. Ja, hat aber auch nachgelassen. Also ich finde die Liste ganz okay, ja, aber es war jetzt nichts, was mich so. Also ich habe bei ihm schon. Es gibt eigentlich kein so richtiges Aufreger-Thema mehr. Ne? Genau. Das fiel mir gerade in seinem Blog so auf, weil ich lese den echt gerne. Der hat auch immer sehr gute Themen. Und hier hatte ich so das erste Mal das Gefühl, dass er jetzt auch schon nicht mehr so richtig was hatte. Vielleicht täuscht das auch. Vielleicht ist das auch echt nur eine individuelle Fehlsicht, aber hat mich jetzt auch nicht so angefasst. Auch bei JR ist lange nichts so richtig Heftiges gekommen. Der schreibt ja auch noch mal interessante Sachen, aber ist nicht so. Im Moment habe ich das Gefühl, dieses Jahr gab es überhaupt keinen richtigen Aufreger. Ich hab so das Gefühl, die Spinner sind weg vom so ein bisschen weniger geworden im Hobby. Oder man kapselt sich in seiner eigenen Blase so ein, dass man sagt, okay, mit dem muss ich mich ja trotzdem nicht unterhalten, weil der war schon immer scheiße. Stimmt. Ist ja so, ne? Man muss ja nicht, nur weil wir das Hobby sind, muss ich ja nicht mit dem befreundet sein. Echte Cacher definieren sich über die Jahre Silberrücken. Das ist immer cool. Über die Jahre, da kann ich nämlich keiner überholen. Das ist immer wieder geil. Ja, das benutze ich selten, aber wenn dann so ein richtiger Spinner kommt, der mir einen von seinen Funden erzählt, dann sage ich mal, ja, weißt du, ich bin ja jetzt seit 2004 dabei, das ist dann so ein innerlicher Vorbeimarsch. Wobei mir das so scheißegal ist, ob einer einen Tag oder 20 Jahre dabei ist, das völlig belanglos. Entweder ist er ein guter Typ oder ist kein guter Typ, so einfach ist das. Also ich cache schon seit 1999, da gab es noch gar keine Plattformen, das online zu loggen. Genau, ich habe da ich ja mal allein gecached habe, weiß das leider auch keiner. Ja, jetzt kommt auch der Hinweis hier auf JR mit dem vom Umgang miteinander. Es kam ja heute noch raus. Auch das war ein bisschen. Er hat recht. Also kann ich komplett unterschreiben, was da drin stand, dass man gleich so aufeinander rumhackt. Aber da waren zwei Notes drin, die so ein bisschen zickig waren. Das war's. Also das Beispiel fand ich nicht geeignet. Ich weiß gar nicht, war das denn der Cache, wo der runtergeschossen wurde? Ich glaube, der war das. Ja, das fand ich ein bisschen heftig. Da wurde irgendwo ein Cache auf dem Höhenweg. Ein Höhenweg. Irgendwas, der hieß bla bla bla Höhenweg oder so ähnlich. Höhe, nicht Höhlen. Nee, Höhe. Höhe, genau, ja. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie der hieß. Auf jeden Fall wurde ein Cache mit einer Schrotflinte vom Baum geschossen. Ja, also jetzt mal ganz ehrlich. Wenn du in einem Gebiet wohnst, wo der Jäger ein Spinner ist, dann würde es ein Spinner bleiben. Und wenn da ein Geocache liegt, dann kann er nichts, hat er vielleicht nichts gegen das Hobby, aber er ist ein Spinner und schießt das Ding runter. Dann müsste den nicht verändern können. Das hat er offensichtlich getan, weil ich glaube nicht, dass einer so mit der Schrotflinte durch den Wald läuft, um Cache runter zu schießen. Ja. Was ich daran nicht verstehe, erstmal, das Geheule kann ich ja noch. Ja, okay. Sie haben, natürlich, wenn es sich selber trifft. Also auch da sind wir natürlich sofort wieder bei dem Punkt, wo ich sage, aha, du hast angehakt, du hast dir eine Genehmigung für deinen T5er geholt, ja? Das war nämlich ein T5er, der oben im Baum hing. Also da zeigt mir schon mal, da wurde überhaupt nichts genehmigt. Auch das finde ich nicht schlimm, weil das macht eh keiner. So gut wie keiner. Aber einen Cache da oben reinzuhängen und jetzt zeigt mir der Eigentümer sehr drastisch, dass er das scheiße findet, dann kann ich auch einfach mal sagen, na gut, gehört ihm halt, hole ich den da runter. Nein, stattdessen wird dann eine Ersatzdose hingelegt. Es wird schon wieder darüber diskutiert, wie man die wieder hoch reinkriegt in den Baum. Das heißt, anstatt einfach mal zu sagen, okay, fremdes Eigentum, da bin ich jetzt vielleicht scheiße. Nein, stattdessen wird jetzt dieses fremde Eigentum weiter belagert. Wie dämlich muss man eigentlich sein? Mhm. Man legt sich mit jemandem an, der mit einer Schrotflinte auf Vogelhäuser schießt. Davon mal ganz ab, von der Eskalation, wo das hinführen kann. Mhm. Also wie bescheuert, sorry, aber da sind die Kescher in meinen Augen die bescheuert, nicht der Jäger. Der ist schon bescheuert genug, aber die Kescher toppen ihn nochmal. Ja, das ist so. Hummel spricht ja auch davon. Es gibt ja auch dieses, die ist mir in letzter Zeit auch wenig untergekommen, die Typen, die die Geocaches auf Guideline-Konformität, das ist ein schönes Wort. Ja. Das könnte unser Titel werden, oder? Guideline, schreib's dir mal auf. Guideline-Konformität. Wenn ich, das muss ich mal nachgucken, wie es geschrieben wird. Ich habe keinen Schreiber abklopfen. Hier. Und bei allem, was dann nicht da, da liegt ein Schraubenzieher. Bei allem, was dann nicht mehr richtig ist, dass sie es dann versuchen, einen NA zu locken. Ist mir in letzter Zeit nicht mehr untergekommen. Aber wenn du so einen Typen hast in deiner Gegend, dann wirst du den nicht ändern. Dann definiert er sich darüber, das so durchzuführen. Dann kannst du höchstens mit dem Revier Kontakte aufhaben und das mal so ein bisschen erzählen. Und wenn du Glück hast, ist das so. Wenn du Pech hast, ist das halt nicht so. Dann kannst du halt die Geocaches da nicht legen. Es ist ja auch relativ einfach. Wenn der Cache nicht guideline-konform ist, ja, dann Pech gehabt. Mund abwischen weiter. Nein, stattdessen wird da, oh, der Tippel, Spielverderber, bla bla bla bla bla. Nee, nix Spielverderber. Das Loch im Boden war schon. Ich habe nur noch mal die 3-Meter-Stange da reingelegt. Passte so. Genau. Nein, es ist einfach so, wenn der Typ, der kann ja noch so scheiße sein, aber wenn er mit seiner Reklamation, will ich es mal nennen, Recht hatte, dann hat er Recht und dann muss man auch einfach das mal akzeptieren, dass man selber vielleicht einfach mal nicht Recht hat. Sowas soll es geben. Also uns kann das jetzt nicht passieren, aber guck mal, man merkt, dass wir die Weihnachtsfolge haben. Wir raten tatsächlich mal dazu, nachzudenken. Ja, ich habe keinen Schreiber hier, scheiße. Du hast keinen Stift hier, was bist denn du für ein Geocacher? Im Keller habe ich auch keinen Cache verstehen. Ihr müsst das so verstehen, es gibt ja immer so einen alten Rentner, der in irgendeiner Straße wohnt, ja, da mich. Ist zufällig Parkverbot und der dann, Halteverbot ist da und der schreibt dann schön die Autos auf. Dem mag auch keiner. Ja. Ja, vielleicht mag ihn auch nicht die Polizei, aber du wirst ihn nicht ändern können. Also parkst du am besten da nicht. Nee, also es ist wirklich... Ärgern, ja, kann ich verstehen, aber Mund abwischen weiter. Also was soll denn das? Da wird ein Kleinkrieg geführt. Wo führt das hin? Am Ende werden sich dann, werden sich gegenseitig Caches noch kaputt gemacht und ach, das ist doch alles Affentheater. Übrigens sehe ich gerade den zweiten Schraubenzieher. Du solltest das mit dem Schraubenzieher auf den Notizzettel ritzen. Ich soll einen Fotolog machen. Die Idee ist gar nicht mal schlecht, fällt mir gerade ein. Ja, schön. Nee, ernsthaft, so denke ich wenigstens dran. Wie wollten wir das nennen? Guideline-Konformität. Guideline-Konformität. Ist das so richtig geschrieben? Ja. Ne? Und jetzt mache ich tatsächlich ein Foto davon. Ja. Jetzt habe ich das in OneNote getippt, Kinder, und jetzt wird das abfotografiert. Du könntest auch Muskel-Otto nennen, aber. Nee, Guideline-Konformität finde ich gut. Zack. So ist guck mal, hättest du auch im Chat rauskopieren können. Con. Ja. Er schreibt das mit M. Konformität? Guideline-Konformität? Nee, ich glaube, das mit M, N. Ich glaube, das ist. Hat denn hier keiner einen Duden da? So, jetzt. Konform. Wir hängen heute auch wieder. Das ist doch konform und nicht komform. Ja, wir verlieren uns im Bier. Ich schreibe das noch anders. Ich schreibe Hicks, das ist am besten. So, also, wir haben unseren Titel auf jeden Fall. Genau. So, dann haben wir das nächste Thema. Oh, genau, so ein mehrsprachige Listings. Ja. Eigentlich hast du es danach schon beantwortet. Das war aber auch in kannst diesem, ja mal deine Gedanken darüber sagen. Ich hatte das gar nicht so richtig drauf, aber als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, ja, eigentlich hast du recht. Nee, ich muss das noch genauer sagen. Eigentlich hast du recht. Ich habe ja wieder in diese Podcasts reingehört. Es war wieder dieser frühere 5-Minuten-Podcast. Ja. Die sind auch immer sehr ernst dabei. Und da ging es sogar drum in 3 Sprachen am besten. Deutsch, Englisch, Französisch. Und ich denke mal, ich bin kein Dienstleister. Leck mich am Arsch. Ich mache mir gerade noch so die Arbeit im Ausland, da wurde sich auch drüber aufgeregt, im Ausland in deren Sprache zu loggen. Das mache ich tatsächlich mir die Mühe, aber nur, indem ich die Google Translator wirklich benutze dafür. Natürlich ist die Übersetzung Mist, aber ich frage mich, was erwarten die, dass ich mich 15 Tage hinsetze, die Sprache lerne und dann in deren Sprache logge oder was? Das mache ich nicht, ich logge da in Englisch, aber in der Tat ist es so, dass... Falls ihr euch über das Knistern wundert, das sind die Kekse von Lilith. Ja, aber ich habe es jetzt ein bisschen anders gedacht. Das ist ja tatsächlich so, ich bin auch viel im Ausland und mich kurz zum Beispiel, wenn du, nehmen wir an, du bist in Warschau, da hast du, Polnisch kann ich jetzt nicht aus dem FF und ich freue mich über jedes Listing, wo der Hin zum Beispiel in Englisch dasteht und nicht in Polnisch, ja? Ja. Aber da wird schon wieder was, warum kann man das nicht, warum kann Groundspeak nicht eine Möglichkeit integrieren, dass du das auf Knopfdruck das Listing dann in deiner Landessprache anzeigst? Das ist ja auch einfach nur durch diesen Google Translator geschoben. Stimmt. Und darüber bin ich drüber hinweggekommen. Weißt du, du wirst heutzutage, du machst ein Mega-Event, dann machst du da schon mal 3 Sprachen, auf jeden Fall. Sowas kostet als Übersetzer, wenn du einen Übersetzer brauchst, wenn sich da keiner hinsetzt, kostet das richtig Kohle. Das und du fragst dich auf dieser Plattform, worum geht es nicht? Mal ganz am Rande dabei, weil gerade die Kekse knistern nicht. Das ist das Zellophan, in dem die Kekse sind. Hm. Die Kekse schmecken übrigens sehr gut. Falls, ich weiß nicht, ob Lilith uns überhaupt hört, aber falls, kann ich das nur sehr loben, diese Kekse. Ich warte mal darauf, dass uns einer mal Haschkekse schickt. Und wir endlich mal lustig werden in diesem Podcast. Ich warte nicht ja sowieso, dass wir mal ein bisschen mehr bekommen. Also. Du kriegst nicht mehr, nachdem du hier so nach deinen iTunes-Bewertungen und nach deinen Postkarten gebettelt hast. Aber Feelvibe hat uns dieses Jahr einen Kalender versprochen, hier, einen Adventskalender. Also das wird jetzt langsam knapp am 9.12. Ne, also. Heilige Mund voll. Ja. Speicher. Ihr geht ja zum lachenden Männchenkeller, ja, das stimmt. Ja, was wollt ihr jetzt sagen mit den Listings? Also mehrsprachige Listings, von mir aus macht doch alle. Ich freue mich natürlich auch drüber, wenn ich in Warschau. Da muss man jetzt aber aufhören. Das ist ja wieder, es ist ja politisch immer nicht korrekt. Aber wir sind ja immer politisch korrekt. Lass mal ganz, wir fragen mal den Chat. Wir binden mal den Chat ein. Ihr seid ja wahrscheinlich alle ONA. Du kannst ja gleich weiter erzählen. Ich kann doch den Chat nicht für ernst nehmen. Wer hat denn mehrsprachige Listings? Für mehrsprachig bei seinen eigenen Caches bitte die 1. Für nur eine Sprache bitte die 0 eingeben, bitte jetzt. Jetzt kannst du weiter erzählen. Wir werden das sowieso auch so, wie wir es wollen. Nee, sag doch mal realistisch, wenn du als Pol in Cache legst, dann hast du einfach viele Deutsche und Engländer, die kommen und da wird keiner Polnisch von sprechen. Hm. Wenn ich als Deutscher in Cache lege, dann kommen vielleicht auch Polen, aber die sprechen auch zu 90% genug Deutsch, um das zu lesen. Hm. Ist einfach so. Hm. Das macht man bequem, denn oder sonst wie, ich nenne es einfach Realität. Und ich werde einen Scheiß tun, meine Cache-Listings in Englisch zu übersetzen. Was soll denn das? Hm. Wenn das einem nicht passt, dann soll das lassen. Ich gucke mir ja auch ausländische, zum Beispiel jetzt nach Mallorca, da ist ja fast alles in Deutsch, aber als wir in Spanien gecached haben, waren wir schon öfter. Das stört mich gar nicht, wenn die nur auf Deutsch sind. Das ist doch deren gutes Recht. Ich kann doch nicht erwarten, dass sie mir das in alle Sprachen übersetzen. Also übersetze ich mir die vorher einmal automatisiert in GSAK selber. Und dann habe ich alles in Deutsch mit. Also ich finde diesen Anspruchsdenken absolut absurd. Das könntest du auch nochmal erklären. Wie oh, guck mal, da ist alles null, außer bei Mika. Ja, Mika ist auch wieder der Kunde. Ja, als Berliner, da musst du natürlich eher Englisch haben. Ach, also, der casht ja auch nicht mehr, deswegen haut er jetzt hier auf die Kacke. Es ist relativ eindeutig, dass die wenigsten mehrsprachige Listings anbieten. Ich sehe das auch so. Also als Sucher bin ich ja derjenige, der da was finden möchte. Ja. So, da gibt es 2 Möglichkeiten. Ich haus durch Google Translator. Das klappt wunderbar oder wie auch immer. Doch, also ganz ehrlich, zu 90% reicht die Übersetzung, um den Cache zu machen. Also. Ich konzentriere mich auf den Tradi, da brauchst du sowieso nur den Hint, ja, weil der liegt ja an den Koordinaten. Ja. Mhm. Wenn ich jetzt Mystery, ja, Earth Caches vielleicht noch oder Mystery oder Multi haben möchte, dann gibt es auch die Möglichkeit, wenn ich das nun wirklich nicht möchte und der Sprache nicht mächtig bin, den ONA mal zu kontaktieren. Da findet man auch irgendwie eine Möglichkeit. Ja. Aber dass ich es jetzt da reingehe, nicht, aber das wäre tatsächlich mal ein Vorschlag für Groundspeak. Warum geht es nicht auf dieser Mach Seite? Macht den Vorschlag nicht, sonst versuchen sie das und dann dauert es wieder 18 Jahre, bis wie soll die Suche fertig programmieren? Nee, weißt du, das Schlimme ist, ich glaube, die kriegen ganz wenige Vorschläge. Weil, wie ist es denn so? Du schickst da einen Vorschlag hin, dann sagen sie, oh super, danke, das nehmen wir gleich mit ins nächste Meeting, das schreiben wir auf unsere Liste. Na, hörst du nie wieder was von. Genau. Und dann machst du es nur einmal, die Kekse schmecken wirklich gut. Ja, ne, also muss ich auch sagen, die werden wir noch alle kriegen, glaube ich. Da hättest du dich mal raufsetzen sollen in der Badewanne. Auf die Kekse, ne, wäre schade. Also ich finde Schwachsinn, sorry, aber kann man machen, ist auch sehr nett, aber da jetzt irgendwie das zu verlangen oder zu erwarten, finde ich absolut. Das ist ja auch der nächste Punkt, deswegen habe ich ihn drunter geschrieben. Ich habe manchmal auch das Gefühl, naja, also sind es natürlich auch immer so eine Handvoll Blogs und Podcasts, die die Meinung so im Internet verbreiten. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Die große Meinung insgesamt, das weiß man ja nicht. Ich sehe das ja mal selber bei uns. Irgendwie haben wir 1500 Downloads pro Folge, 3 Kommentare, 20 Leute im Chat und das war es aber auch, was wir gehört haben von dem, wer uns da hört. Was die naja, denken. Und auf Events werden wir gefeiert, das ist tatsächlich. Ja, wenn da Tausende kommen und die Füße küssen, aber also richtige Meinung kriegen wir ja selten zu hören. Das sind ja nur immer ein paar Leute und das ist auch mal, ich finde immer froh, dass überhaupt ein paar Leute sind, weil ich es immer ganz spannend finde, auch mal andere Sichten zu sehen. Deswegen fand ich Alenis Kommentar zum Beispiel auch ganz nett dazu, die ja doch das an einigen Stellen erheblich anders gesehen hat als wir, fand ich okay. Aber ich habe das Gefühl, wir sind mittlerweile echt viel zu politisch. Da wird echt nur noch diskutiert, wie man was machen soll, korrekt und so. Anstatt rauscashen, solange du keinen anderen schädigst, ist doch alles gut. Ja, sehe ich gar nicht so. Ich meine, du kannst jederzeit rauscashen. Wenn du dich aus gewissen Foren und so weiter zurückhältst oder raushältst, peng. Das meine ich ja gerade. Deswegen, also das ist doch der einzige richtige Weg, aber nicht immer dieses behindertengerecht, mehrere Sprachen. Habt ihr sie noch alle oder was? Wir suchen ein paar Plastikdosen im Wald. Da engagiere ich mir in Treff dich mit dem, treff dich mit dem Jäger. Schießen gemeinsam mit Schrot. Ja. Gesagt, der Cash ist scheiße, Jäger. Hol ihn mal runter, ich komme da nicht ran, dann will ich das nicht haben. Heckler und Koch, bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Ja, vielleicht schon. Ich weiß es nicht, aber das ist, ich glaube, das ist gesellschaftlich jetzt so. Du willst einfach dich normkonform verhalten und möglichst nicht mehr auffallen. Ich habe mal das Gefühl, auch dass ein bisschen Langeweile ist. Es gibt keine Probleme mehr, fängt man sich an irgendwie jetzt. Ja, du beschäftigst dich mit irgendwelchen Dingen. Scheiß, aber oder? Ist ja heute auch so. Weiß ich nicht. Normkonform. Ja. Lass uns mal das Thema wechseln zu Groundspeaks erstem Podcast. Hast du ihn mal angehört? Ja, ich habe auf einiges verstanden. Also so schlimm fand ich das Englisch jetzt nicht. Also ich fand es sehr anstrengend. Es war Nathan Irish. Ja, genau. Ich glaube, der wie heißt das hier? Nach Außendienst, hätte ich fast gesagt. Nicht Außendienst hier. Presse. Wie heißt das denn? Presse, ja, Presse nicht, aber. Pressesprecher, nein. Du meinst hier Unternehmenssprecher. Der nach außen Werbung macht. Marketing. Der Marketingmann war das. Ich glaube, das war mehr oder weniger der Marketingmann. Mhm. Und den anderen weiß ich gar nicht, was der genau war. Konnte man hören? Nö, fand ich nicht. Fand ich total einschläfernd. Ich fand da auch nichts Neues drin. Das war, um das Thema wieder zu haben, wir hatten einen politisch korrekten Podcast. Oh, Moment mal. Mika sagt, wir sind da weg. Ich will mal eben gucken. Weißt du, und ja, das war ein politisch, der Ton ist doch da, ja. War ein politisch korrekter Podcast, der ja auch so sein muss, weil du ja von der Firma, die die Plattform betreibt, sprichst, der kann ja gar keine Meinung vertreten, um das jetzt mal zu sein, sondern der kann ja nur Informationen, so war es ja, ist ja auch angelegt, Informationen aus dem Headquarter weitergeben. Also was soll da großartig kommen? Was wir planen, wie wir uns weiterentwickeln? Interessante Statistiken. Ich fand auch nicht mal, das ist noch nicht mal ein Podcast, das ist nichts anderes als einfach schlicht und ergreifend eine Werbesendung. Ja, das also ist richtig. Also es ist inhaltlich null vorhanden, es wird einfach gesagt, wie toll alles ist. Also na, ich glaube, Groundspeak testet sich jetzt durch und jetzt ist gerade irgendwie, war vielleicht ein Berater da, hat gesagt, Podcast musst du jetzt auch machen, ist ganz toll, kommst du an deine Zielgruppe ran. Ja, können sie machen, aber dann höre ich mir dann lieber ein paar andere amerikanische an, die sind dann auch gut, auch also wenn die auch viel Werbung haben. Kann man sich anhören, ich finde ihn überflüssig. Oh, da haben wir Aussetzer im Ton. Ja, kann ich jetzt hier nicht zu sagen, also bei uns ist alles okay, unsere Leitung steht noch, Gott sei Dank. Wie, das kann man do, das, so sehr. Das tut mir dann leid, wenn irgendwas ist, aber im Moment, also unsere Leitung steht hier, von daher, ja. Nicht nur die Leitung steht. Nee, das sowieso. Ja, das brauche ich nicht erwähnen. Ja, Groundspeaks erster Podcast. Okay, der war auch weg. Ach so, und dann kam da wieder dieses, ach, das können wir auch weglassen. Das war wieder das SWP Online. Schnitzeljacht mit Smartphone, Geocaching-App aus Ulm. Und dann kommt ein ganzer Artikel, der nicht einen Hauch mit Geocaching zu tun hat. Die haben eine App entwickelt, eigentlich so für die Firmen, die ansässigen. Und da kannst du dann Punkte irgendwie sammeln. Das ist nichts anderes als eine Werbe-App. Mit Geocaching hatte das so gar nichts zu tun. Hatte ich mit aufgenommen, können wir eigentlich wegschmeißen. Wohl wahr. Und dann sind wir ja auch schon bei den besonderen Caches. Und dann machen wir unseren Jahresrückblick. Ja, so ein bisschen Rückblick. So haben wir so aus dem Stegreif. Ja, einen schönen Cache habe ich tatsächlich geschafft. Also ich habe jetzt irgendwie, das war das Schlimmste. Weißt du, vor 2 Wochen wollte ich schön mit Heike das Wochenende, haben wir beide frei gehabt, inklusive den Montag, bevor sie ihren neuen Job ansetzt. Ne? Und dann wollten wir schön cashen. Und ich komme Donnerstagabend von der Arbeit und habe mir tatsächlich diesen Norovirus eingefangen, so dass ich dann bis Montag wirklich platt im Bett lag. Hm. Das war so scheiße, nicht ein Cash, nichts rausgehen, ey. Es war so kacke. Dann kannst du mal sehen, wie man sich fühlt. Mit Krümel geht mir das öfters so. Oh, das dass war ich abends einfach nur noch blatt bin und denke, oh, das ist ja sowieso so. Du hättest also vielleicht nochmal Bock zu cashen, mir, aber dann ist dunkel. Hol dir diesen Norovirus, dann das ist noch was anderes platt. Glaub mir, ich habe den jetzt das zweite Mal in 3 Jahren gehabt. Ey, da bist du wirklich tot für 2 Tage. Das ist unfassbar. Ich hatte den schon. Sie hatte nämlich mal aus dem Kindergarten mitgebracht. Ach, da weißt du nicht, wie du dich im Bad richtig positionieren sollst. Nee, immerhin hatte ich diesmal tatsächlich nicht mit Durchfall oder sowas zu kämpfen, bis auf ein ganz bisschen Bauchweh. Aber ich weiß jetzt, was Schwallendes am Rechen ist. Das ist natürlich auch cool. Du hast ja nicht dieses Gewürge und als wenn du Galle hochholst, ne, sondern machst einfach den Mund auf, ist ein bisschen wie Springbrunnen und danach bist du einfach fertig mit der Welt. Und jetzt haben wir die letzten Hörer verloren. Nee, das war schon echt, das war schon großartig. Also, naja, auf jeden Fall, da kam die nächste Woche, da kam dann auch wieder irgendwas zwischen, aber da kam ich wie es überhaupt mal zum Cashen. Und da habe ich mit Heike dann auch gemacht, die heißen alle, ich nenne mal einen davon, GC6TBAQ. GC6TBAQ. Mystery, Fragezeichen, Tradi, Fragezeichen, Punkt, Punkt, Punkt, Punkt. Nein, ein Kurzmulti. Ich glaube, das sind 5 oder 6 Stück. Irgendwie so. Und jeder ist was Besonderes. Also, zwei waren mindestens dabei, der Technik ich vorher tatsächlich noch nicht gesehen habe. Also richtig, richtig geil. Also wirklich. Was ist denn das? Ohne Elektronik, sondern immer mechanisch gelöst. Ich sag mal, ein Beispiel. Nee, das ist. Ja, doch, vor Ort sieht man es dann ja. Ich kann es wenigstens mal grob beschreiben. Du kippst Wasser rein und da kommt was hoch. An einer ganz anderen Stelle musst du was ablesen. Das ist. Okay. Das ist schon geil. Oder du musst. So eine Art, wie heißt hier, so wie beim Flipper, weißt du, wo du ziehst und loslässt. Und dann kommt die Kugel hoch. Du musst nur schnell gucken, weil auf der Kugel steht was. Da hat der ganze Schrank von in den Wald gebaut. Die zwei, so kann ich mal sagen, das ist jetzt schon ein bisschen Spoiler, aber man weiß ja nicht, welcher das ist. Was ist denn das, dein Tradi oder was ist das? Das sind eigentlich... Nee, Multis. Die hat er als Multi gelistet. Okay. Meistens haben die 2 Stationen. Und wirklich liebevoll gemacht. Das ist so im Bereich, wer das hier aus der Ecke kennt, Technologist. Der ist ja auch bekannt. Das ist vielleicht alles nicht ganz so Feuerwerk wie jetzt ein Myst, wie wir viele finden. Oder wie was Elektronisches. Aber dicht schon dran, was Besonderes immer am Einzelnen. Also nie langweilig. Und tief im Grün. Im Gegensatz zu vielen anderen. Okay. Naja, vielleicht mache ich die nochmal. Aber ich bin momentan eher so schnell hin, Geocache mitnehmen und kannst du bei denen ja auch machen. Da fährst du halt hin und gehst. Also du musst, das sind meistens 200-300 Meter. Ach so. Aber wenn du alle 5 machst, läufst du sie eher als Runde, dann bist du schon 3-4 Kilometer unterwegs. Mhm. Also, aber du kannst sie auch einzeln machen. Du kannst relativ dicht mit dem Auto ran und du hast eben den Vorteil, es ist wirklich im grünen Waldstück, da kommt auch kein Fußgänger oder Hundemuggel, also schön alleine. Die sind echt cool, die Dinger. Also die kannst du dir mal angucken. Die lohnen sich wirklich. Okay. Und die kannst auch schnell machen, wenn du es drauf anlegst. Schnell, bevor es dunkel wird. Oh, guck mal, der Chat hat fast eine Seite voll schon. Da müssen wir hier zugekommen sein. Mein Gott nochmal. Ja, ja. Schreckend. 1:13 kommen noch Leute zu. So, dann haben wir hier auf dem Zettel alles durch, ne? Genau. Dann müssen wir ja was anteasern, mal so zwischendrin, bevor wir was für ein Rückblick überhaupt. Ja, wir können ja auf unsere Top-Beiträge gehen. Aber wollen wir erstmal ja, teasern? Ja, machen wir auch noch, ja. Wir teasern ein bisschen, ne? Wir haben ja jetzt immer klug geschissen, wie wir das immer so machen. Und jetzt haben wir ja so ein bisschen beschlossen. Probieren wir es auch mal mit dem Event. Ich will es jetzt auch nicht, da will ich nicht gleich schon den anderen auf die Füße treten. Wir helfen mit sozusagen. Genau. Also wir sind schon jetzt mal so im ersten Moment, würde es mal im Kernteam schon nennen, so ein bisschen, ne? Wir sind in der zweiten Reihe. Ja, zumindest dicht am Kernteam dran. Unser Yeti ist eigentlich so der so ein bisschen das Zepter in der Hand hat im Moment auf jeden Fall. Dann hat er noch zwei Kescher aus dem Bereich da unten, Schneverding. Mhm. Ich glaube, waren das nicht sogar vier? Ich glaube nicht. Na, je nachdem, wie man das jetzt rechnet. Also zwei Accounts, glaube ich, hat er sich getroffen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute. Drei? Ja, egal. Hm? Ich weiß nicht, ich wollte ja auch hin, aber das war, glaube ich, genau der Tag mit Norovirus. Deswegen musste ich da leider absagen. Okay. Ich glaube, er hatte ihn übrigens den Tag danach. Du warst doch da. Nee, aber musste ich echt mal sagen, der arme Sau, ich weiß genau, wie es dir jetzt geht. Und ja, wir wollen jetzt auch mal ein größeres Event machen, haben wir gesagt. Wenn wir jetzt so lange klug geschissen haben. Da müssen wir jetzt auch mal mitmachen. Ich dachte, du machst mal. Achso, okay. Ich gucke gerade mal nebenbei, wie ich auf diese Statistiken komme. Irgendwo gibt es eine vernünftige Übersicht, aber ich finde die immer nicht. Und wir sind ja die Meister der Ankündigung und dann laufen die dann immer ganz geschmeidig. Naja, wir sagen es mal, wie es ist. Also bis jetzt ist der Stand, das erste Treffen hat stattgefunden, da waren wir beide nicht dabei. Du musstest ja arbeiten, ich hatte Krankheit. Genau. Aber wir sind schon trotzdem in Kontakt, haben auch schon viel drüber geredet. Und ich glaube, das Team, was da ist, ist ganz gut. Jeder hat seine Stärken. Ja. Und ja. Und wir wollen nochmal betonen, es ist nicht unser Event. Ne? Also wir stehen. Wir hängen schon mit drin sozusagen. Wir hängen, aber ja, wir waren vielleicht mal mit an der Idee beteiligt, um das mal, um den Funken zu bringen. Aber letztendlich. Ein bisschen genauer können wir es letztendlich sagen. Die Hauptarbeit machen andere. Den Ort kann man nennen. Ja. Ist Team Rhein-Seelen. Da haben wir auch oft genug drüber gesprochen. Bevor wir überhaupt. Die haben schon drüber gesprochen, dass das ein geiler Eventort wäre. Ja. Also Camp Rhein-Seelen. Ne? Und ihr könnt euch ja mal vormerken, wir wissen ja nicht, wie groß es wird. Vielleicht wird es ein ganz einfaches Event. Vielleicht wird es tatsächlich ein Mega. Das ist zumindest mal angedacht. Ja. Und nach oben, ich glaube, was sagte Poilettentapir? 20.000 haben sich da mal getroffen, ne? Ja, das war, falls der Dalai Lama da war. Naja, wenn wir jetzt kommen. Also Platz ist bis zu 20.000 Leute. Und wir verhandeln jetzt so ein bisschen oder wir werden ja uns demnächst im Januar mal treffen mit da vor Ort den Firmen. Genau, und dann werden wir sie weitersehen, weil wir alle, die daran beteiligt sind, haben natürlich keinen Bock, selber die Haftung zu übernehmen. Ja, guck mal, und der Chat ist, da sieht man mal, wie gut unser Chat ist. Die erste Frage von Zwapnix, dieser Kletterpark, genau der ist nämlich der größte Europas, wie ich jetzt gerade gelesen habe. Ja. Und dann kommt als nächstes Camp Rhein-Seelen Hotel. Genau. Und das Hotel. Mit den beiden, das kann man ja ruhig sagen, was soll's. Setzen wir uns im Januar mal zusammen und unterhalten uns mal drüber, ob die Lust hätten, das zu machen. Denn wir wollen das anders als viele andere machen. Zumindest wir beide haben sehr drauf gedrängt. Nämlich sozusagen den faulen Teil nehmen. Lasst die beiden das veranstalten und wir machen letztendlich, und das meine ich jetzt gar nicht böse, wollen wir es ein bisschen so wie die beiden in Stade machen. Lass mal Stadt und die beiden Firmen das machen und wir sind die vorne stehen und Werbung machen. Also wir beide plus dieses Orga-Team um Poilettentapier. Genau. Ein bisschen Organisation und so bleibt ja trotzdem an einem hängen, aber wenn das laufen sollte, mit den Firmen. Merkst du, wir hätten vorher fragen sollen, ob wir die anderen nennen dürfen. Ja gut, nennen wir sie nicht. Ja. Sonst nennen wir sie nächstes Mal. Also ja, ich will sie jetzt nicht nennen, weil ich nicht gefragt habe. Lassen wir sie jetzt mal raus, aber wenn die sagen, okay, dann kommt das auch. Also es ist einfach ein geiles Gelände. Wer das noch nicht kennt, es liegt wirklich weit draußen, weg von allem. Kann man so sagen, denke ich. Ja. Ganz viel Grün. Also für mich ist das Geocaching pur, weil das wirklich da im Grünen und so verteilt liegt. Es gibt da schon tolle Caches. Also wirklich, wirklich gute Sachen. Wir sagen es jetzt nochmal, es ist noch viel mit wäre, hätte, ja, natürlich, müsste. Natürlich. Verbunden, aber wenn, wird es auch nicht 2017 sein, das ist uns zu nah, sondern wir schieben es dann ein Jahr weiter. Genau. Ostern. Sagen wir ruhig dazu. Genau. Es wird sich schon über unsere Badewanne lustig machen. Gab es noch was dazu zu sagen? Nö. Ja, wie gesagt, größter Kletterpark Europas, das war mir gar nicht bewusst. Und die wollen auch noch das sogar erweitern. Da wird es sogar noch Angebote geben, dass du praktisch so per Teambildung. Ach, es geht um das Foto. Was für ein Goldstück. Ne, das musst du zu Hause mit deiner Frau klären. Was für ein Goldstück da mit drauf ist, sehe ich gar keins. Und dann drück uns mal die Daumen, dass es noch so wird wie in Stuttgart oder wie in Hamburg. Genau. Aber wir haben es ja noch nicht. Wir haben ja noch gar keine Homepage und so weiter erstellt. Ich habe hier nochmal die Seite aufgerufen, was wir spoilern ja auch dürfen. Die Namen lassen wir trotzdem mal raus, das sprechen wir nochmal ab, bevor wir da was raushauen. also geplant ist, wenn es geht, mit Hotel und Kletteranlage. Und die Stadt ist sowieso sehr Geocaching. Die mögen das. Ja, die, auf Camp Rhein-Seelen gibt es ja sogar schon Caches, die mit der Stadt und allem abgesprochen sind. Also wirklich tolle Sachen. Also da ist echt was möglich. Und wenn das Hotel gar nicht will, die Kletteranlage würde wahrscheinlich auf jeden Fall wollen. Dann würde es vielleicht ein bisschen kleiner werden. Aber naja. So, und wenn, wäre es dann Ostern 2018. Ostern 2018 und wir halten euch hier auf dem Laufenden. Ja. Bei allen Erfolgen, Misserfolgen, Highlights werdet ihr von uns. Wenn wir versagen, haben wir auch kein Problem damit, das rauszuhauen. Also da sind wir echt schmerzbefreit. Wir würden es dann auch sagen und nicht einfach den Termin verstreichen lassen. Genau, einfach, wir kommen einfach nicht. Ja. Also bin ich echt gespannt drauf. Wie gesagt, wir hängen dann auch mit drin, dann kommen wir nicht drum rum. Das ist cool, dass wir beide nicht da waren beim Treffen, aber mit drin hängen. Aber egal. Ja, ich wäre, also wie gesagt, ich wäre auch echt super gerne dabei gewesen, aber es hilft ja nichts. Im Januar will ich aber unbedingt mit hin, also wenn wir uns mit dem Hotel dann mal besprechen wollen. Jörg, was glaubst du denn, welche Seite unseres oder welcher Titel, der mit dem am meisten Seitenaufrufe im letzten Jahr war? Ja, das suche ich gerade. Wo finde ich das überhaupt? Ach da, Zusammenfassung. Wenn du jetzt guckst, dann sag mal. Ja, das ist das mit dem Norden hier Event gewesen? Nee, ist die Startseite gewesen. Oh, die zähle ich natürlich nicht mit. Das hatte ich aber schon mal geguckt. Also wenn wir über ein Jahr, genau, über ein Jahr wollen wir ja gehen. Ja, genau. Also wir machen jetzt so einen kleinen Jahresrückblick. Ist das nicht toll? Und alles mal wieder. Also man könnte auch sagen, wir haben auch nicht mehr so sehr viel Themen. Wir wollen es mal romantisch ausklingen lassen. Genau. Ja, mit Abstand, ne? Mega im Norden, der Preis ist heiß. Das hast du aber auch angeteasert, denn ich sehe es ja hier. Mega im Norden, der Preis ist heiß. Ja. Thema Mega im Norden hier beendet. Ein Toter beim Mega-Stade. Hamburger Mega, alles geht am Rahmen. Mega, das unmögliche Event. Achso, jetzt war ich. Nee, aber du hast das auch beim vorletzten Podcast gesehen, dass wir das mit dem Bremer Förder gemacht haben. Ja. Bremerhavener. Ja. Also Event zieht immer noch am meisten Hörer. Ich werde das deswegen nicht umstellen, weil mir ging es noch nie darum, am meisten Hörer zu haben. Aber das fiel mir schon auf, dass das ganz andere Downloadzahlen waren. Da kam ja, das war ja 20% mehr als sonst. Das fiel mir schon auf. Also das ist schon gefragt, muss man sagen. Ja, vielleicht zieht es auch so. Ich bin immer überlegen, warum. Also wir haben uns ja weiterentwickelt. Am Anfang habe ich gesagt, ich brauche kein Mega. Dann, Mega ist okay. Dann bin ich wieder umgezwungen, ach Mega, es wird alles so langweilig. Aber scheinbar zieht ein Mega immer auch die Leute an, die zum Beispiel auf ein normales Event auch gar nicht gehen würden. Weil du in der großen anonymen Masse auch ein bisschen untergehst, gleichzeitig auch das Gefühl hast, da unter seinesgleichen zu sein. Mhm. Und wenn man sich mal mit den ganzen Shops und so weiter unterhält, machen die ja auf so Mega auch ganz gute Umsätze. Also auch für die ist es interessant, sich auf so Mega zu zeigen. Vielleicht ist es das so. Was klingt nach Mimi, sagt der Chat. Ja, weiß ich auch nicht. Fiel mir nur auf, also die ganzen Themen auch artikelmäßig war alles, was so mit Event zu tun hat, weit vorne. Ja, ich finde, wir sollten unseren Podcast umbenennen in Mega-Podcast-Keller. Dann würde der auch nochmal ganz vorne sein. Ja, ich will ja gar nicht nach vorne. Also mir geht's lieber darum, dass wir über das reden. Nee, aber tatsächlich, mir ist es jetzt wieder bewusst geworden auf so 2, 3, 4 Events, die ich mal so nebenbei so bezogen habe, dass so ein normales Event, dass sich das wirklich so richtig flasht. Also so, ich sag mal jetzt so ohne Spiel, aber trotzdem schönes Zusammensein. Und nicht nur irgendwo rumsitzen und irgendwie Kaffee trinken oder irgendwo mit einem Bier rumstehen oder irgendwo mal, weil man sich irgendwie mal trifft, um den Punkt zu haben. Das hast du auch selten. Die meisten Events sind tatsächlich so, wir treffen uns irgendwann und dann weißt du auch nicht wirklich, was du da machst. Dann siehst du den einen, sagst hey und die anderen kennen sich und dann gehst du wieder. Ja. Weil so richtig geil ist es jetzt nicht. Selbst auf dem Treffen, wenn du jetzt zum Beispiel, jetzt gibt es ja diese ganzen Weihnachtsmarkt-Events, also da triffst du dich dann mit deinesgleichen auf dem Weihnachtsmarkt. Finde ich völlig sinnlos. Also, oder irgendwo, also es ist schwierig. Deswegen will ich ja auch, ich gehe ja jetzt schon, ich habe tatsächlich schon zurückgefahren mit den Events. Ich war nie ein großer Eventgänger, aber jetzt ist es noch weniger geworden. Und ich suche mir schon speziell die raus, die was Besonderes sind, so wie nächste Woche das Brockenfrühstück. Das ist für mich ganz weit vorne. Da kannst du vor allen Dingen, da kannst du das so machen, wie du gerade Bock hast. Also entweder du möchtest viele Menschen haben, dann gehst du halt um 6 Uhr auf den Parkplatz und läufst mit einer ganzen Gruppe da hoch. Oder das ist dir zu viel, dann gehst du halt um 17:45, wenn die alle schon los sind. Oder 17:45, gehst vor denen, dann gehst du einzeln. Also du kannst es ja steuern, wie du willst, wie du da hochkommst. Mhm. Auch oben, dann kannst du diesen Sonnenaufgang genießen. Na, das finde ich schon, also ich finde die Idee schon so geil. Selbst wenn das Event absagen würden, würden wir hinfahren, um diesen Sonnenaufgang da oben mal zu erleben, weil auf die Idee wäre ich vorher gar nicht gekommen. Das gibt's jetzt schon zum 4. Mal, also, ja. Aber trotzdem finde ich es eine geile Idee. Und da gehe ich gerne mit hoch. Und wenn ich merke, okay, ist auch wieder so ein Event, wo nur dumm gelabert wird oder was weiß ich nicht, kann ja alles sein, weiß ich ja nicht, ja, dann gehe ich halt. Oder ja, ich finde es, wo es so richtig gute Gespräche kommen, dann bleibe ich halt. Also ich kann wirklich das völlig alleine steuern. Das finde ich cool. Ich glaube, wahrscheinlich wird da auch wieder doof gelabert, aber da ist natürlich das Naturereignis im Vordergrund. Ja, und ja, das ist halt genau. So genial. Und ich glaube, bei so einem Mega ist es auch so, dass du dich, wie hier Traveling Jack sagt, du triffst da ein paar Bekannte, die du vielleicht nicht triffst, aber du planst es vielleicht auch bewusster, dass ja, du halt sagst, ja. Okay, da fahre ich da hin, dann gucke ich mir die Stadt nochmal an, dann nehme ich mir, ich würde vielleicht zum, nehmen wir an jetzt Bremerhaven, ist jetzt bei uns jetzt in der Nähe, würde ich vielleicht nie hinfahren, aber jetzt ist da ein Mega und ja, dann fahre ich vielleicht doch nochmal hin, genau. Oder nehme ich vielleicht doch, ja. Doch noch diesen bekannten Geocache, der da ist, ja, ja, mit genau. Und esse noch ein Fischbrötchen. Und ich glaube, das ist so der Sinn oder der Gedanke hinter Megas, der sich bei mir immer mehr manifestiert, weswegen die Anzahl der Megas vielleicht auch zunimmt oder weswegen Megas vielleicht doch im Großen und Ganzen gute Events sind. Ich finde nebenbei das immer noch völlig scheiße, dass sich andere Mega-Ausrichter auf Mega-Events treffen, dass ja, es Visitenkarten gibt, dass es die T-Shirts und dass man da Werbung macht. Und ich finde so ein, also Werbung soll man natürlich machen, aber nicht so massiv. Ich finde so ein Mega, das trägt sich oder es trägt sich nicht. Ja, aber ja. Es gibt ja mittlerweile schon Wettbewerbe, nach wie vielen Tagen der Mega-Status erreicht ist, weil so und so viel Attents sind. Das finde ich immer, das ist so, das, wenn wir das noch abstellen könnten und dann. Da glaube ich, kann ich jetzt schon sagen, obwohl ich kann natürlich jetzt nicht für die anderen sprechen, aber ich glaube, das wird es dann zum Beispiel beim Mega in Rheinseelen, die werden nicht auf groß viel anderen rumlaufen mit irgendwelchen T-Shirts und ähnlichen Geschichten. Ich glaube, wir werden uns nicht mal, naja, vielleicht haben die anderen Interesse dran, aber ich glaube, wir werden uns nicht mal als Projekt bewerben oder irgend so ein Scheiß. Mega-Status fände ich ganz witzig. Ja, Project ist ja auch Giga oder so. Das finde ich. Könntest du in Rheinseelen durchaus probieren. Die ja. Lage ist genial. Es gibt keine Verkehrsprobleme. Es liegt wirklich so, wie Cachers eigentlich mögen müssten. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten auf dem Gelände, wenn die beiden Firmen mitspielen, weil denen gehört das ja alles. Wir haben ja, das wollen wir jetzt hier nicht zusammentragen, wir haben ja auch schon einiges zusammengetragen, was wir sagen, was man, wenn, machen wollte. Das könnte man da alles veranstalten. Also ich glaube, das wird schon so dafür geeignet sein. Aber ich hätte ja. Da gar kein Interesse dran. Für das Mega schon. Aber ich glaube, um das zum Thema Mega und Giga nochmal zu bringen, ich verstehe immer noch nicht ganz diese Giga-Geschichte. Die bedarf es meiner Meinung nach nicht. Nee, mir ist das auch, das wäre mir auch egal. Also, wie gesagt, Mega fände ich jetzt schon so eine Anforderung, die ich gerne hätte, wo ich auch schon sagen würde, das wäre schön, wenn wir das erreichen. Ja, nee, ich meine es jetzt allgemein. Ich meine es jetzt gar nicht auf Rheinseelen. Ich meine jetzt einfach Megas, Mega-Events allgemein gesehen und Giga-Events. Ich verstehe immer noch nicht den Hype der Giga-Events. Das hat sich mir nie erschlossen. Also, ich finde den Unterschied schon mal ganz gut, weil ich so echt einschätzen kann: Mega gehe ich hin, Giga nie wieder. Das war einmal, dass ich mir das angeguckt habe, das ist für mich, nee, das ist, hat mit Cachen null mehr zu tun, das ist eine reine Messe, da laufen mir viel zu viele Menschen rum. Das können die alle mögen, da sollen die ihren Spaß dran haben, ich will ihnen das auch um Gottes Willen nicht ausreden. Mich wirst du auf dem Giga nie wiedersehen, ey, das fand ich so absurd, das ist, hat alles mit Cachen nichts mehr zu tun. Das ist einfach nur noch Gigantomie, um sagen zu können, wir haben aber hier so für das Icon, so darum geht es ja. Giga ist ein aufgeblasenes Mega, wie du schon sagst. Um das Giga-Icon zu kriegen, ist es ja so, ne? Alle, keiner achtet auf das Icon, aber wenn es dann im Profil steht, ist schon geil. Ist ähnlich wie dieses, wie hieß das in Mainz? Ach, hab ich sogar, ja, stimmt. Dieses, wie hieß das in Mainz? Das war auch so ein spezielles. Ach, du meinst dieses Zusätzliche, wo man dieses Museum da besuchen Roadshow, muss. Wie auch immer das hieß. Ja. Hat sie auch keiner dafür gelesen. Das finden alle schlecht, aber fahren da trotzdem hin. Da schreibt Swapnix jetzt gerade, In München hat sich ja alles verlaufen. Genau, hat sich alles verlaufen. So kam ich mir auch genau vor. Wie auf einer Riesenmesse, keinen kenne ich da. Wie Kescher wirkten die auch alle nicht. Für mich hatte das überhaupt nichts, nicht gemütlich. Nix. Dax schreibt ja gerade, einigen geht es nur um den Gummipunkt Giga, nicht um die Sache. Also da muss ich sagen. Wieso ist der Ton wieder weg? Das. Ton muss da sein. Ton ist da. Das ist mir eigentlich. Da steht aber irgendwie. Vielleicht geht es mir auch um den Gummipunkt. Also um die Sache geht es mir letztendlich nicht. Also mir geht's, ich fahre jetzt nicht zu einem Mega, um wegen des Megas wählen, sondern es geht mir einfach darum, wie ich das schon mal ausgeklärt habe, um in den Ort zu kommen oder mir da irgendwas anzugucken. Aber wegen dem das Mega ist nur der Anlass und alles andere stricke ich mir darum selber zurecht. Also vielleicht geht es mir auch nicht um die Sache, aber ich kann das verstehen. GPS heißt das übrigens hier, GPS Maze. Maze, ja. Naja, egal. Ja, also ich, wie gesagt, sollen sie machen, ich werde auf Giga nicht mehr fahren. Das ist mir einfach, da habe ich keine Lust zu. Das ist mir auch zu viel gesehen und gesehen werden da mittlerweile. Also, das ist ja auf Megas auch schon, aber auf Giga finde ich es noch extremer. Da laufen dann auch. Ganz ehrlich, da sind ja so die Blogs und Podcasts und fast nicht alles unterwegs. Da habe ich auch mal das Gefühl, das ist so ein Goggelrennen, das ist mir alles schon zu dumm. Es gibt da immer so Blogs, vielleicht gibt es das auf Instagram auch. Es sollte mal jeder irgendwie so die ganzen T-Shirts mal fotografieren ja, und hochstellen. Ja. Aber auch je Farbe. Ich meine, manche Sprüche, also weiß ich nicht, sind wir nicht alle aus dem Alter raus, uns irgendwie einen Spruch auf ein T-Shirt drauf zu machen? Ach, das finde ich gar nicht so schlimm, aber ich finde dieses. Weißt du, ja, ich find's schlimm, wenn es dann, weißt du, wenn du gehst da über so, nehmen wir mal an, du gehst jetzt über, genau, wir sind über, bei Santen über das Gelände gegangen. Ja. Und dann läuft dir alle 5 Minuten einer rum, ich nutze milliardenschwere Satellitentechnik, um Dosen im Wald zu finden. Ja, da gab's halt Restposten T-Shirts. Ist ja okay. Oder leg dich nie mit einem Geocacher an, er kennt Orte, wo dich niemand findet. Und das finde ich dann so. Ich kann mir noch einen Sinn, ja, aber ich finde es fast noch schlimmer, finde ich dann so unsere Medien, wo wir uns ja nicht ausnehmen, aber ich weiß noch, ein sehr berufener Podcaster, der da sein Zelt mit Fahne aufgestellt hat und sich später beschwert, dass die Leute ihn dauernd belagert haben. Ja, Junge, du läufst da rum, tätowierst dir auf die Stirn, wer du bist und willst an allen erkannt werden, aber wenn sie dich ansprechen, bist du beleidigt. Hast du doch keine Tassen im Schrank. Also das fand ich so absurd. Aber das ist, ich weiß auch nicht, ich sage, ich habe noch nie so ein Hobby mit so vielen Selbstdarstellern erlebt. Die nehmen uns überhaupt nicht raus, aber fällt mir immer nur wieder auf. Und gerade auf Events. Da muss ja jeder mindestens mit irgendwas, was man scannen kann, am Körper rumlaufen. Also T-Shirt, Tätowierung, ich warte auf Piercings. Ja, früher hat man sich auch ein bisschen fertig gemacht, wenn man zum Abendball ging, weißt du, so Anzug angezogen. Ja. Heute ziehst du halt deine Engelbert-Strauß-Hose an und dein trackbares T-Shirt. Naja, ja, also es ist schon irgendwie komisch. Das war also, wie gesagt, mega ein Riesenthema im letzten Jahr bei uns auf der Seite. Dann hat mich wirklich überrascht. Ja, das war echt ein Riesenthema, ja. Irgendwann relativ weit. Earth Caches ist genau so ein Thema. Das ist an zweiter Stelle gewesen. Ja, tatsächlich. Na gut, wenn das jetzt die Mega, das waren ja verschiedene Beiträge, wenn sie zusammenrechnet. Bist ja, du schon aber der war schon weit vorne. Siehst du, das ist so. Wenn ich mal was schreibe für ein Thema, was mich frustriert, scheine ich irgendwie einen Nerv getroffen zu haben. Weil das ging ja auch irgendwie durch. Das ging aber auch allen so, ja. So einige Earthcache-Gruppen. Es ist nicht besser geworden in letzter Zeit. Ich freue mich, wie gesagt, als ich das letzte Mal auf Usedom war, habe ich so einen Oldschool-Earthcache mit Stein gefunden. Runde laufen, 3 Dinge ablesen. Ja, das macht drüber. Dann ja auch, das sind dann auch die Guten, ja. Ja, und vielleicht ist Earthcaches auch immer betrachterabhängig. Vielleicht muss man wirklich, im Ausland mache ich sie gerne, wenn sie mir irgendwas zeigen, ja. Meistens liegen aber auch mittlerweile Caches da, ja. Ja, also, naja, was soll ich dazu sagen? Also, ich vertrete immer noch die Meinung, als Owner solltest du mir nichts versuchen, nicht irgendwas beizubringen, sondern es möglichst die Gegend auf mich wirken lassen und dann 2-3 Fragen dazu stellen, die ich auch vor Ort finde. Nichts messen, nichts springen, nichts raten. Also ich bin immer noch ganz kurz davor, die auch aus meiner PQ einfach zu schmeißen, wie die Mysteries auch. Ja, das Schöne an Earthcaches ist, sie sind nicht so weit verbreitet wie Mysteries. Das heißt, wenn du hier erstmal alle hast, dann oder in der Umgebung, dann so viel neue gibt es dann auch nicht mehr. Gott sei Dank. Vielleicht wird es tatsächlich mal Zeit für eine neue Definition. Was ist ein Earthcache und Trennung von dieser Earthcache Society, wie auch immer die Idee heißt, um dann vielleicht mal interessantere Dinge wie ein Moor, wie eine supergeile... Es ist mir fast egal, was damit zeigt. Hauptsache, es sind nur drei Fragen, die ich auf dem Schild beantworten kann. Das ist für mich viel wichtiger. Ja. Ich will das nicht lernen. Mich interessiert das auch, ich weiß nicht, politisch wieder unkorrekt, mich interessiert das ein Scheiß, warum die Gesteinsform so aussieht. Entweder finde ich sie hübsch, oder finde ich nicht hübsch. Und warum und weshalb und in welchem Jahrtausend studiert das von mir aus, aber geht mir damit nicht auf den Sack. Ja, eigentlich haben wir es ja mit diesen, wir haben es ja mit den Lab-Caches. Nur leider kannst du die ja nicht einfach so ausrollen, sondern musst ja immer irgendwie einen Grund haben. Also guck mal, da irgendwo, ich glaube bei Seattle gibt es so eine Brauereitour. Ja, da fragen sich irgendwelche Dinge da auf dem. Also Lab-Caches, ne? Ich habe nur. Ja, ich meine so virtuell mäßig. Ja, ich weiß, aber die habe ich auf Tippi-Tappi-Tupp einmal gemacht, zwei Stück. Ja. Und dann wussten Heike und ich, das waren auch die letzten zwei in unserem Leben. Ich kann mir nichts Langweiliges vorstellen. Nee, ich meine, das Earthcache ist ja noch hochspannend gegen. Ich meine so eine Mischung zwischen Waymarking und Earthcache. Also nicht Waymarking, da kannst du jeden Mülleimer bedosen. Ja. Oder hinmachen, sondern wirklich so interessante Dinge, die du jetzt Naturschutzgebiet. Oder sagen wir mal oben, ich bringe mal gerne das Beispiel da aus Vancouver. Naturschutzgebiet, darfst keine Dose Degen, eine supergeile Hängebrücke. Ja. Und ganz viele Tafeln in der Nähe, da ist mal einer abgestürzt oder da ist mal ein Unglück passiert. Ideal für einen virtuellen Cache, den du ja nicht mehr legen kannst, weil es den ja nicht mehr gibt. Ja, ideal aber dann mach da Waymark oder nenne es. Nee, will ich ja nicht. Aber, Waymark, ich möchte es ja nicht auf der Plattform haben. Ja, aber oder nenne es seltene Plätze, das hat mit Cache nichts zu tun. Zum Cache gehört für mich ernsthaft. Also Earthcache, es geht gerade so, weil eigentlich gehört für mich da eine Dose zu. Ich gehe cachen. Ja, aber in einem Naturschutzgebiet kannst du ja keine Dose legen. Nee, dann legst du da eben keine. Und dann hast du da auch nicht zu cachen, Ende. Nee, aber dann hast du da die Möglichkeit, was zu zeigen. Du gehst ja da nicht hin. Ja, aber also Geocaching ist zwar nett zum Zahlen, aber es ist nicht dafür mal gemacht worden, sondern es ist einfach eine virtuelle Schatzsuche. Das heißt, am Ende habe ich irgendeine Dose. Ich verstehe immer nicht, warum versucht wird, das überall rüber zu stülpen, was nicht schnell genug auf die Bäume kommt. Da verlierst du dich jetzt gerade wieder in der Äußerung. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, Earthcache ist ja auch sowas in der Richtung. Für mich ist Geocaching nah an Naturerlebnis dran. Und wenn ich jetzt einen geilen Wasserfall habe, wo ich nichts hinlegen kann, möchte ich eine Möglichkeit haben, um die Leute vielleicht an diesem Naturerlebnis Dann kommst du trotzdem vom anderen Hobby. Das mag ja so sein, dass das heute so definiert wird. Ja. Geocaching heißt ja nicht umsonst die moderne Form der Schnitzeljagd. Ja. Ich kenne keine Schnitzeljagd, wo es nichts gab. Ich habe als Kind viel Schnitzeljagd gespielt. Ich habe aber noch nie einen erlebt, wo ich alles nur virtuell gehabt hätte. Das ist Quatsch. Da hätte das Spiel überhaupt keinen Spaß gemacht. Ja, du kriegst ja den virtuellen Punkt. Das ist ja dein Ding. Ja, vieles heute. Deswegen sage ich ja, vieles wird so gemacht. Das heißt für mich aber noch lange nicht. Deswegen sage ich ja, bei mir fliegen die Earthcache fast schon raus, weil da gibt's keine Dose. Einige interessieren die mich überhaupt nicht. Das Zweite ist diese Where It Goes. Finde ich ganz nett. Hat für mich aber auch in dem Hobby nichts. Das ist für mich ein eigenes Spiel. Ich finde es fast schade, was alles mit Krampf versucht wird, ins Geocachen zu drücken. Ich darf im Naturschutzgebiet keine Dose legen, dann ist da kein Cache-Ende. Was ist daran so schlimm? Da ist nichts daran schlimm, aber du baust dir natürlich damit die Verbindung, worauf ich hinaus wollte, Natur und Geocaching raus. Weil, sagen wir mal ehrlich, wenn du heute die Verbindung ist kaum noch vorhanden. Du suchst ja heute in der Stadt an irgendwelchen Schildern, Leitplanken, Bänken, irgendwelche. Ja, was aber für mich immer noch eher Geocaching ist als ein Earthcache. Du kannst natürlich, jetzt wird ja jeder sagen, du kannst natürlich einen Multi legen, der dich da einmal durchführt und die Dose dann außerhalb dieses Naturschutzgebietes hinlegst. Kannst du auch machen. Ja. Also mir geht ja jetzt kein Herz auf. Ich fand's damals halt geil und ich finde heute immer noch, dass ein gewisser Prozentsatz, wo heute schon alles irgendwie bedost wird, dass ein gewisser Prozentsatz an schönen Plätzen, die einfach verloren geht. Ja. Fertig. Und das nutzen ob ich das auch, jetzt gut finde oder nicht, aber. Nein, das nutzen ja auch viele so, mit dem, wo du sagst, schöne Plätze zeigen. Dafür ist es aber nicht gedacht gewesen am Anfang. Ja. Es ging nie um schöne Plätze. Es ging wirklich ähnlich wie in dem Spiel Schnitzeljagd. Auch die erste Dose dann Amerika, die lag dort im schönen Platz. Ja. Es ging darum, Koordinaten hinfahren, suchen, finden. So einfach ist dieses ganze Spiel. Und dann kam, ich will schöne Plätze. Dann kam, ich will Earth Caches, ich will virtuell, ich will Mysteries und was ich alles will. Ja, ist ja alles schön. Muss man aber trotzdem mal debattieren, ob das wirklich noch Caching ist. Naja, was Geocache, ich glaube, so der Begriff wandelt sich im Laufe der Zeit. Wenn du es ganz knallhart betrachtest, ist er eigentlich gibt es eigentlich nur den Traddy und das ist der einzig wahre Geocache, den es geben kann. Ja, nee, Multi. Die Schnitzeljagd früher hatte auch mehrere Stationen. Bei uns im Dorf haben wir tatsächlich Schnitzeljagd gespielt, gerade die Jugendlichen alle zusammen. Und da hatte das immer mehrere Stationen. Da, Traddy war eigentlich eher nicht, sondern eigentlich ist Multi das reine Schnitzeljagd. Ja. Und jetzt ist halt, kommt wieder, das finde ich so schön, dann ist das Event ja eigentlich auch nicht, dann hätten Events ja auch nichts mit Geocaching zu tun. Ja, das brauchst du bei uns nicht argumentieren. Das sage ich seit meinem ersten Tag Geocaching, dass Events zwar nett sind, um sich auch mal andere kennenzulernen, aber mit Cachen null zu tun haben. Gar nichts. Da gibt es keine Dose, da ist kein Suchen. Da treffen sich eigentlich zufällig Cacher. Dass das ein Event gibt, finde ich immer noch seltsam. Zumindest finde ich es immer noch schade, dass es für Events Punkte gibt. Nee, ich find's eigentlich gar nicht so seltsam. Ich glaube, dass Groundspeak damals sich, wie sie auch heute ja die Frage stellen, wie versuchen wir das Hobby noch weiter anzureichern, weil sie die Meinung haben, dass es sich auf Dauer nicht mit dem trägt, was sie jetzt was sie haben. Vollkommen Meinung. Klar. Der Chat bringt es gerade auf den Punkt. Dinge entwickeln sich doch weiter, oder? Ja. Nee, die Frage ist nur, ist es nach der Weiterentwicklung immer noch, auch das, was Groundspeak vor, ist aber das, was sie auch sagt, ist es dann noch Geocaching? Darüber kann man diskutieren. Ja, klar. Nee, ich meine, sie haben sich dann irgendwann mal versucht, auf die Geocache-Arten zu konzentrieren. Dann haben sich eine gewisse Zeit darauf konzentriert, auf Reisende, so Trackables, Coins. Jetzt konzentrieren sie sich mehr auf virtuelle Gamification-Ansätze. Ich glaube, das läuft auch bei Groundspeak immer durch solchen Phasen. Deswegen schreiben sie eigentlich auch wenig an den Cache-Arten rum. Ja, das ist gut so. Und wissen es wahrscheinlich auch nicht selber, wie es da. Also war halt nur eine Überlegung. Sie haben es nicht in der Hand. Ich glaube, sie haben es gar nicht in der Hand. Sie müssen sich ganz im Gegenteil, sie müssen sich nach dem richten, was die Leute wollen. Du merkst ja jetzt schon auch, das ist ja auch, wenn ich das so lese, auch da. Es geht ganz viel um interessante Punkte. Die Leute wollen gar keine Schnitzeljagd mehr, die wollen zu hübschen Punkten geführt werden. Das ist eigentlich gar nicht das Hobby, was sie suchen, sondern da suchen sie, ganz ehrlich, geh auf Google Earth, da gibt's so diese Fotobilder und so, da kannst du dir viel schneller was raussuchen. Das ist eine. Und das andere ist, wenn du danach gehst, was die Leute wollen als Groundspeak, dann kannst du die Multis bald dicht machen. Die Leute wollen heute nicht mehr als 100 Meter gehen, das siehst du immer. Also mir fällt's extrem dieses Jahr auf, wenn ich an Caches komme, die weit draußen im Grün liegen. Die sind teilweise anderthalb Monate nicht gefunden worden, obwohl es ein Drive-In auf dem Parkplatz ist. Das ist richtig. Ich glaube, es gibt in dem Hobby verschiedene Strömungen. Ich glaube, das Hobby hat aber seine Berechtigung dadurch, dass wir in einer virtuellen Welt, die wir momentan haben, ja, wo die meisten Spiele irgendwie online sind oder jetzt kommt Argument Reality Geschichten, dass sie sich dann tatsächlich noch nach draußen ziehen. Und da finde ich, habe ich auch schon 30.000 Mal gesagt, ich glaube, da ist der Ansatz für Groundspeak, da stärker einzusteuern, aber die verlieren sich halt in ihrer eigenen. Weil wenn du überall gesagt kriegst, du musst das machen, du musst virtuelle Gamification machen, du musst einen Podcast machen, du musst einen Instagram-Account machen, dann kümmerst du dich nicht mehr um das, was entscheidend ist für einen Großteil der Leute. Und das ist nun mal noch die Bewegung. Und sei es mit dem Auto, dahin zu fahren, aber sie sind zumindest draußen. Vielleicht ist es nicht mehr die Bewegung durch den Wald, aber auf jeden Fall sind sie draußen erstmal. Ja, nochmal, natürlich, wenn die Entwicklung so ist, ist sie so. Die Frage ist einfach nur, oder muss ja jeder für sich dann beantworten, ist das noch mein Hobby? Meins nicht mehr. Wenn es irgendwann nur noch solche Dosen gibt, brauche ich mir los. Das interessiert mich nicht. Dann wird's für mich, dann ist das nicht mehr mein Hobby. Ja. Das merke ich jetzt schon immer öfter, dass ich tatsächlich eher mal mit Heike irgendwo so losgehe, als dass wir cachen gehen. Weil einfach, da ist. Heute war ich auch wieder bei einem, das ist dann das krasse Gegenbeispiel in Hamburg, den hatte ich schon die erste Station gemacht, da fehlte nur noch der Final. Da sollst du dann irgendwo an so einer Mauer durch so eine Klappe kriechen, da bist du versifft von oben bis unten. Da geht's auch nicht mehr um eine Herausforderung, geht's einfach nur noch ums Einsauen. Dann denke ich immer, irgendwas brauchst du doch deine Engelbert-Strauß. Ja, ich habe dafür eigentlich können uns die Vorhaber schicken für diese Bewerbung. Ja, ich glaube, das ist so ein Trend. Aber ich glaube, du hast ein, wenn du es mal so beobachtest, gibt es, glaube ich, mehrere Trends. Das eine ist so diese Einsau-Caches, diese schmutzigen, diese, wo Leute halt sehen, eine Herausforderung. Ich fand es immer schon fragwürdig, wenn ich durch einen Abwasserkanal kriechen muss. Das, ja, aber manche Leute finden es halt genial. Gut, ich lasse die da wegfallen. Dann gibt es aber ganz viele, die sich jetzt immer mehr diesen Wandersport versuchen, diesem Hobby zu etablieren. So mit Wandercaches oder mit Multis. Wobei, und das, also, aber auch genau das geht wieder. Also ja, gebe ich recht, aber genau auch da merkst du wieder diesen, warum muss es immer, dann wird ja kein 10 Kilometer, es muss ja mit 50 Kilometer Wandercache sein. Kein hat Bock, das zu laufen, aber es muss unbedingt 50 Kilometer. Und dann kommt der nächste, dann muss es 60 sein. Dann muss es durch ganz Deutschland gehen. Also ich denke mal, hängt so ein Jungs. Bisschen, es hängt so ein bisschen mit, ja, das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass in Wandern ja eigentlich eine gewisse Kilometerzahl schon voraussetzt, die jetzt nicht vielleicht bei 2-3 liegt. Nee, das aber, ist richtig, da gebe ich recht. Was immer vergessen wird, ist, solche Leute auch ranzuführen. Vielleicht ist nicht jeder Wanderer, möchte das Hobby vielleicht mal entdecken. Ja. Und dann fängt er halt so schrittweise an, vielleicht mit 3 Kilometern. Dann ich wollte sagen, also 3 ist jetzt dünn, aber wenn du vom Wandern redest, aber lass es mit 5 sein. Das ist auch schon wenig, aber also Minimum, also eher noch ein bisschen mehr. Aber oder lass es 10 sein, aber 10 kann jeder laufen. Und auch 20 mache auch noch gehen. Und ab da wird es dann schon wieder so, boah, warum immer diese Extremisten, ey? Warum 50 Kilometer Wandercache? Was soll denn das? Und sorry, kannst du mir noch so erzählen? Ja, da gibt es ja welche, die wollen, ja, ihr habt 3 Leute, die laufen den dann und der Rest, der macht das mit dem Fahrrad oder der fährt das mit dem Auto ab. Erzählt mir doch keinen Scheiß, das läuft doch keine 10 Leute im Jahr. Also sorry, aber das ist einfach nur wieder Selbstdarstellung, nichts anderes. Mach da 2,25er von, hast du viel mehr von. Da frage ich mich jetzt gerade, warum ist eigentlich die deutsche Wanderjugend, ich weiß, du stehst nicht so auf Vereine, ja. Aber warum hast du da schon mal irgendwas gehört, dass das irgendwie mit Geocaching mal irgendwo eine Verbindung gab? Habe ich nie gehört. Ja. Echt? Gab's? Ja, OC wird von denen betrieben, mehr oder weniger. Ach so, OC, ja, okay. Da gehört denen, glaube ich, die Server. Deswegen die sind ganz eng verwoben. Ja, deswegen gibt es kein Geocaching. Okay. Die trennen das aber trotzdem, glaube ich. Also die unterstützen das, glaube ich, sehr, aber die trennen das. Ich weiß gar nicht, warum. Also da müssen wir Mika fragen dann irgendwann mal. Na, ich glaube, das Hobby hat viele Facetten. Das macht es so interessant. Und in einer Zeit, wo ich würde gerne diese 5-Burgen-Tour machen, oder wie der Multi heißt, ist da gerade im Chat. Ich sag's mal vorsichtig, lies die Logs nicht und geh lieber so ran und wundere dich nicht, wenn der dir nicht so gut gefällt. Alles 5 Muggelburgen. Ich glaube, wenn du den nicht in der Gruppe machst und nicht auf dieses Übernachten stehst, kannst du den ganzen Rest vergessen. Wir haben den gelaufen, diese Tour. Also sorry, das ist für mich einer der weit übertriebensten Caches, die es gibt. Der ist nett gemacht, aber schon die Burgen sind sehr voll und du musst es in der Gruppe, ich glaube dann, dass dieses Gruppenerlebnis macht es, glaube ich. Dieses Gruppenerlebnis inklusive Übernachtung. Sonst wäre ich mit dieser 5-Burgen-Tour sehr vorsichtig. Lieber mal in dem Bereich gucken, da gibt es noch so 5, 6 Wandercaches, die sind echt für Leute, die so zu zweit cachen, geiler. Schönere Gegend, einsamer, alleine. Ich glaube, das ist auch bei Lost Places so, dass das Gruppenerlebnis das so macht. Du gehst ja also mindestens mit einem weiteren dahin. Ja. Im Regelfall sind heute die Gruppen so 3 bis 5. Ne? Gibt auch größere, aber das ist so, denke ich mal, der Hauptsatz. Und das Erlebnis des gemeinsamen Durchschreitens des Verfalls macht viel aus. Da kann der Lost Place noch so scheiße sein. Wenn du mal dir da mal vor Augen führst, wo du überall warst, in leeren Hallen. Wenn du da reingucken würdest, jetzt nicht das Hobby hättest, nicht in der Gruppe wäre, würdest du vor einer leeren Halle stehen, wo ein bisschen Schrott drunter liegst, und dann sagst du, ja, okay, toll. Ja, stimmt. Ich sehe gerade, der Chat schreibt das gerade, Mika, die Deutsche Wanderjugend und OC sind seit Jahren getrennt. Deswegen, ich kannte den Stand nicht, aber die waren früher irgendwie mal so ein bisschen verwoben. Wie der Stand da heute ist, weiß ich nicht genau. Also das will ich auch gar nicht positiv oder negativ meinen. Ich weiß aber, dass sie mal so unterstützt haben. Aber ich glaube, so richtig zusammen wollten sie auch gar nicht. Also nicht, sie wollten das nicht so verweben. Und dann kam noch der Owner von Pastor Bode, ist sicher kein Selbstdarsteller. Weiß ich nicht, kenne ich den nicht. Ich weiß aber auch, dass dieser Pastor Bode-Wanderstrecke irgendwie 50 Kilometer oder was sind. Ja, ich sehe den Sinn trotzdem nicht. Mach ja sein, dass er kein Selbstdarsteller ist. Ich kenne ihn, wie gesagt, nicht. Ich verstehe trotzdem nicht, was das soll. Also, wie gesagt, kann man machen. Ist ja auch nett. Aber es gibt halt trotzdem nur eine Handvoll Leute, die 50 Kilometer an einem Tag laufen. Punkt. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Das ist einfach eine Strecke, die auch Wanderer nicht alle wollen und auch keine Lust zu haben. Ja, genau. Da bist du ja, wie lange bist du unterwegs? 10 Stunden oder? Ja. Habt ihr mal den Kassel- oder Grimmsteig gemacht? Ja, den Kasselsteig habe ich ein ganzes Stück gemacht und auch den Grimmsteig. Das ist ja aber auch kein Wandercache im eigentlichen Sinne. Das sind ja, glaube ich, Tradis gewesen da im Kassel. Also die kannst du in Etappen machen. Klar kannst du auch die Wandercache in Etappen machen, gar keine Frage. Wir haben ja auch den mal gemacht hier von Buchholz nach Pferden, 250 Kilometer oder was. Haben wir in zig Etappen gemacht. Nervt nur irgendwann, weil du jedes Mal mit dem Auto weiterfahren musst. Und dann musst du mit 2 Autos fahren, weil du ja One-Way läufst. Und ja, ist alles, weiß ich nicht. Ich finde dann 10 Kilometer einfach schöner. Kann ja jeder halten, wie er will. Ich kann ja keinem Owner verbieten oder vorschreiben, wie er es macht, um Gottes Willen. Nee, den bergischen Panoramasteig höre ich so schon. Berg ist sowieso für mich immer schwierig. Ich bin da zu alt, zu dick, keine Ahnung. Ich hechle aber gleich so, wenn es bergauf geht. Wie sind wir jetzt eigentlich? Ach so, wir sind wir so darauf gekommen. Na gut. Haben wir das Thema beendet. Unser drittes großes Thema war ein Technikthema. Echt? Und zwar dein Beitrag, dein Montana trifft das Garmin GPS Map 64S. Das, insgesamt waren die Technikthemen auch ganz gut gefragt, ist mir aufgefallen. Also lange weit hinter den Eventthemen. Aber so Technik war auch immer wieder oft gefragt. Ich weiß noch nicht, ob das wirklich viele gelesen haben oder ob die praktisch über Google gesucht haben nach den Gerätebezeichnungen. Ich glaube schon. Und dann eben nur kurz drauf geguckt haben. Ich glaube, das war nur so Mittel. Ich glaube, die, wenn man jetzt überlegt, dass du mittlerweile Handycacher bist, ist das schon ja, das war echt schön. Ein Sprung. Das hat mich selbst überrascht. Aber wie gesagt, ich habe es ja ausprobiert und ich vermisse das Garmin in keinster Form. Also null. Ich muss ganz ehrlich sagen, das liegt bei mir auch ewig schon im Automobil. Und das Handy bringt es dann Garmin einfach. Vorsicht, ne? Ja. Und auch die neue. Ich habe dann gedacht, dass 700er, was da gekommen ist, das fand ich so guten Ansatz, aber viel zu spät. Und auch so einen halbherzigen Ansatz. Ja, da habe ich WLAN. Aber trotzdem muss ich es ja wieder irgendwo herholen, die Sachen. Das heißt, unterwegs habe ich dann trotzdem wieder keinen Zugriff. Und das Handy hole ich. Ich merke das ja jetzt auch heute wieder wieso ist Handycachen doof? Heute mit dem Roller. Ich mache das Ding an, mache mein Seilgate an, die normale Autonavigation. Ersten Cache eingeben. Ich fahre dahin, nehme das Ding aus dem Etui raus, schalte um auf Locus. Und das ist alles so aus einem Guss. Geh zum Cache, finde den, hab sofort meine Field Notes, die gehen sofort in die Dropbox. Also das ist alles flüssiger, als wenn ich da mit dem Garmin rumlaufen muss und hin und her laden. Also ich den Sinn sehe ich da nicht mehr so. Also ich weiß nicht mehr, was ich mit dem Garmin noch sollte. So muss ich das sagen. Ja, und am Kringel kannst du sowieso nicht nutzen. Da kannst du das Handy auch wahrscheinlich auch nicht nutzen. Was? Am Kreml. Ja, das kommt. Ja, eher noch, da kannst du Google Earth aufrufen, weißt du, dann siehst du optisch, wie es aussehen müsste. Ja, aber bist du im russischen Provider? Ja, Roaming dürfte da schwierig werden, ja, das stimmt. Nee, ich wüsste jetzt auch nicht, was gegen das Handy spricht. Also, ja, mag ja sein, dass das eine andere Handyproblem hat, das kann ich nicht beurteilen. Ich habe so ein ganz normales Samsung S5, das ist eigentlich sogar schon ein älteres Modell. Das Einzige, was ich gemacht habe, das ist auch Voraussetzung, sonst ist es für mich auch sinnlos. Ich habe mir so einen Riesenakku dazu gekauft, mit anderer Hinterfront. So ist mein Handy jetzt doppelt so dick wie vorher, hält aber eben locker 12 Stunden, selbst wenn ich die ganze Zeit cache. Na, ich habe ein iPhone 7, habe aber so eine Autobatterie mit, die habe ich mir so einen Schultergurt dran gemacht, daran ist das Handy angeschlossen. iPhone 7 ist das sowieso, hat das sowieso Handyprobleme, Akkuprobleme, oder? Ja, genau, aber mit einer Autobatterie geht's. Also ich kann durchaus 4 Stunden cachen, da muss ich aber die Autobatterie wieder aufladen. Gibt's irgendein iPhone, das funktioniert nicht wirklich, ne? Doch, das 6. Ja, aber auch da habe ich schon viel Negatives gehört. Also ich staune immer, was für diesen perfekten Handys immer gleich alles vermeldet, wenn die rausgekommen sind, was wieder alles kaputt ist. Also naja, Hauptsache sie explodieren. Wenigstens kannst du mit den iPhones noch Flugzeug fliegen. Das gibt's bei den anderen ja nicht mehr. Ach so, mit dem Samsung Note 7. Naja, das ist ein bisschen komisch, das Ganze. Ja, auf meinem Handy läuft nicht mal die EWC ab. Ne, die benutze ich auch nicht. Nee, ich bin mit dem Handy Cache zufrieden. Ja, was können wir sonst über das Jahr sagen? Oh, schönes rundes Jahr, paar schöne Folgen gemacht, haben unsere Zeit immer ganz gut eingehalten. Wir haben viele Filme gedreht. Stimmt. Das ging dieses Jahr los, das fand ich sehr amüsant. Wir haben, zwei Events ausgerichtet, beziehungsweise ein Event ausgerichtet und ein zweites dann im Januar, 7. Januar. Total überlaufen. Ja, ist jetzt schon zu viele, ne? Das ist echt absurd, wie viele sich da angemeldet haben. Ja, die haben die alle noch Urlaub und Zeit. Ja, am 7. Januar. Deswegen habe ich es eigentlich im Januar gelegt, weil ich dachte, gut, dann ist so Weihnachten, Silvester vorbei, dann müssen die Leute alle wieder arbeiten, dann kommen da auch nicht so viele. Weißt du, was ein Gag wäre, wenn man da oben stehen würde mit einem Hawaii-Hemd? Allerdings bei diesen Minusgraden mache ich es nicht. Da muss aber irgendwas von Ape draufstehen. Ape. Ja. Nee, ansonsten. Das wäre schon ein toller, das wäre doch mal ein cooler Spruch. Bin noch nicht auf dem Ape. Ansonsten. Und dann aber mit Ä und B geschrieben, Ape. Wieso kommt Half oder nicht? Ansonsten rundes Jahr. Ja, rund ist nichts. 16 ist ja nicht eine runde Zahl. Naja, aber ansonsten war es eigentlich alles gut gelaufen, was wir wollten. Ein paar Token haben wir auch mal rausgehauen. Das ist richtig. Hauen wir übrigens auf dem Event auch raus. Ich bringe meine da hin. Ich habe noch genügend. Ach ja, da habe ich auch noch welche von. Stimmt. Oh, da was muss ich mich hier dann anmelden? Das ist bestimmt das falsche Passwort, ne? Ich weiß es nicht. So, der Hauptsuchbegriff auf unserer Seite ist weiterhin Intimpiercing. Den sollten wir pflegen und pflegen. Der ist echt, das ist echt schon cool, ja. Das muss ich auch sagen. Ja. Ansonsten weiß ich auch nicht mehr viel. Nö, dann sind wir ja durch. Wir müssen es ja nicht unnötig in die Länge ziehen. Nee, das denke ich auch. Guck mal, das wollte ich gucken, siehst du? Wie nannte das einer Stagnation? Ja, kann man auch so nennen, aber ich finde es trotzdem witzig. Genau, wir haben 2014 irgendwie 55.800 Aufrufe gehabt, 2015 55.700 und dieses Jahr 57.9, also minimal mehr. Ja, aber das Jahr ist ja noch nicht vorbei. Können wir noch mal richtig Gas geben? Selbst Groundspeak drückt bei uns, siehst du? Aus Amerika ist genügend Leute. Ja, ja. Das die liegt Länder, aber an unserer Coin, die da zirkuliert. Die Länder sind schon ziemlich schräg, ja. Nee. Was mit DWJ? Wenn du mal Zeit hast, kannst du das nachlesen. Auf Open Caching, auf dem Blog gibt es das übernimmt Juli 2012, das wird verlinkt, nochmal Open Caching. De, der genau. Weg ist das Ziel, da ist das dann beschrieben, die Zusammenarbeit mit der deutschen Wanderjugend. Das nimmt Interceptor mit auf und dann nehmen wir auch das mit rüber. Ja. So, haben wir was für Zukunft zu sagen? Ja, jetzt kommt erstmal das Event. Ja, am 7.1. Genau. Dann planen wir ja das Mega, wenn es eins wird. Dann planen wir noch unseren großen Outdoor-Essenstest. Ja, da müssen wir jetzt auch mal was überlegen, weil es kam ja bald wieder. Naja, Januar, Februar, März wird wohl eher live hier aus dem Keller kommen, weil es einfach zu kalt wird. Aber dann müssen wir auch mal gucken, langsam wieder. Genau, dann könnt ihr euch und uns natürlich noch als Gäste besuchen. Ja, will ja keiner hier, meldet sich ja keiner. Aber ich hab eine gute Folgenidee auch nochmal im Kopf. Wir würden ja auch irgendwo mal vorbeifahren, aber meldet sich auch keiner, uns will keiner. Nacktputzen. Kann ich auch verstehen. Nacktputzen will ja gar keiner mehr. Ja, und so haben wir jetzt praktisch so eine schöne, jetzt müsstest du eigentlich noch so ein Lied einblenden, so eine schöne melancholische Folge zum Jahresende produziert. Achso, wir sind ja auch noch in der Jury für den Encyclia. Wahrscheinlich, sie ist da ja noch am Überlegen, wie sie es macht. Naja, sie hat uns ja jetzt schon nominiert. Aber sie hatte nochmal überlegt, wir hatten nochmal Kontakt da. Also da jetzt zurückziehen ist nicht, aber 100%. Nee, wenn, machen wir das gerne, ist kein Problem. Aber ich gehe da nur rein, wenn da vorne wie so ein Pult ist, wo so ein roter Knopf ist und wo man so drücken kann. Ja. Und wenn dreimal X, dann wird es nichts. Wir müssen jetzt sowieso langsam zum Ende kommen, ich muss auf Klo. Mehr als zwei Stunden geht einfach nicht mehr beim Alter. Na, 1,58, 31 haben wir jetzt. Ja, das reicht auch für eine weihnachtliche Folge. Wir haben bei allen bedankt hier, Kekslieferanten und hast nicht gesehen. Genau. Alle Postkartenleuten auch nochmal vielen Dank, ne, und nicht nachlassen. Schickt uns bitte fürs neue Jahr weiterhin Postkarten. Ja. Und Gesundes, weil Jürg und ich machen jetzt im neuen Jahr die Abnehmen-Challenge. Ja. Das und fehlt mir noch, ey. Das machen wir, sonst kommen wir nicht den Berg hoch. Und wir wünschen euch ein frohes Weihnachtsfest. Ja, das stimmt. Ist ja nicht mehr lange hin. Vielleicht, naja, nee, ich wüsste nicht, am Brocken will ich nichts aufnehmen. Das ist mir, das will ich genießen. Nee, da wird nichts mehr kommen. Nee, wüsste ich nicht. Termin müssen wir jetzt für Januar mal machen. Aber was wäre der zweite Podcast bei uns zu Hause? Wo? Bei Swapnix? Mensch. Ja, haben wir alles, ne? Wenn einer mal Lust hat, dass wir besuchen kommen sollen, kann man mal sich unterhalten, ob das passt, ob das zu uns passt, ob das zu ihm passt. Ja, wenn einer mal Gast werden will, unterhalten wir uns auch. Also nicht davon ausgehen, dass man wird automatisch Gast, sondern da wollen wir schon wissen, was derjenige überhaupt erzählen will und so. Aber auch das geht. Besinnliche Adventszeit, ja, das wünsche ich dir auch, Mika. Ich hatte eigentlich schon überlegt, aber jetzt sind wir ja in der Jury, ne? Sonst hätte man Mika eigentlich mal für den Warte nominieren nicht, müssen. Können das wir ist, nicht machen, jetzt sind wir in der Jury. Ja, schade ist. Aber vielleicht möchte ja ein Hörer Mika nominieren. Ne? Das ist einer, der immer so im Hintergrund werkelt, der hätte sich das verdient. Genau. Ach ja, stimmt, bei Alpha war ich schon, ja, ja. Einen dicken Sack und Geschenke wünsche ich uns, sagt die. Fast so. Jürg, wink mal in die Kamera. Ja, ich gucke gerade mal, da gab vorher lecker Indisch und Mangolikör. Ich glaube, da könnten wir auch mal hinfahren. Aber Indisch weiß ich nicht genau, ob ich das magenmäßig vertrage. Das ist, glaube ich, immer sehr scharf. Live vom Klo, aber das können wir ja mit dem Kabel hinkriegen. Ja, ja, stimmt. Ich hab ja hier dieses und Headset und damit kriegen wir es hin. Nein, wir wünschen jetzt euch da draußen, ich bin echt so saufroh, dass die Leitung so lange gehalten hat. Ich freue mich, weil die Leute machen sich auch die Mühe, in den Chat zu kommen und sich das live anzuhören. Und dann bin ich doppelt froh, dass es auch so lange gehalten hat. Gut, die Essen geht schon schnell. Also frohes Fest, guten Rutsch. Und man sieht und hört sich bestimmt irgendwo. Vielleicht ja die Ersten am Brocken. Nö. Viel Spaß. Bis denn. Tschüss. Ciao. So, jetzt habe ich den aus. Jetzt muss ich immer noch Mixer einzeln ausmachen. Ich überlege gerade Indisch und Mangolikör. Besoffen mit Durchfall. Das wäre ja ein geiler Podcast. Und dann immer reden, damit man die Spülung nicht so hört. Ton ist weg, ja. Ton ist wirklich weg, das stimmt. Ja. Nee, ja, da haben wir noch eine Weihnachts. War eine kurze Folge. Jetzt haben wir 2 Stunden, 1 Minute. Ja, kommen die letzten 2, 3 Minuten haben wir noch. Lang. Das ist 2 Stunden ist auch immer so ein schöner Schnitt. Ich finde eigentlich auch 2 Stunden ganz gut. Wenn es mal länger wird, kann man gut mitleben, aber insgesamt finde ich es auch echt gute Zeit. Dafür wird die Januar-Folge wieder gut, weil wir haben ja jetzt genügend Freizeit, da kann man ja mal das austesten und da mal hinfahren und so weiter. Was mich ein bisschen erschreckt, ist, dass die Leitung tatsächlich gehalten hat. Hätte ich nie gedacht. Ja. Pass mal auf, morgen kommt der Techniker, die Leitung ist wieder heile. Wir haben die Leitung durchgemessen, ist doch nichts. Wir haben doch kein Problem mehr. Ich kriegte mittendrin eine SMS, Probleme behoben im Ortsnetz bei Ihnen. Wo ich schon so dachte, Ortsnetz, wollt ihr mich verarschen oder was? Ja, aber das hatte ich auch, das war das ganze Ortsnetz. Ja, aber leider hatte ich danach sofort wieder Störungen. Also, wohnst du vielleicht im falschen Ort? Ich habe immer noch 7:06 Uhr, also so lange hat sie selten gehalten, muss ich Ihnen sagen. Ja. Nee, ich mache jetzt hier auch mal Stopp. Ne, auch euch hier und Konserve doch mal, ne? Frohes Fest und alles. Ja, genau. Bis denn.